Das heißt, dass wir jetzt umschalten müssen und schnellstmöglich die Produktion in Gang bringen. Wenn wir die Ergebnisse aufwendiger Recherche veröffentlichen, bedeutet das schon seit einigen Jahren nicht mehr, dass wir einfach einen Text für die gedruckte Zeitung schreiben. Das machen wir auch, aber heute oft als letztes. Zu einem solchen Projekt gehören inzwischen Erklärvideos, ein Podcast, Texte, die nur für die Internetseite geschrieben werden und mindestens eine digital aufwendig erzählte Geschichte. Verschiedene Textformen wie Leitartikel und Kommentare. Beim Spiegel und dem Falter sieht es ähnlich aus. In diesem Fall kommt auch noch das Schneiden der wichtigsten Szenen aus dem Video dazu und das Verpixeln der beiden Lockvögel aus Quellenschutzgründen. Außerdem sollten wir noch daran denken, dass wir Nachberichterstattung brauchen. Was passiert, wenn etwas passiert? Wenn also Heinz-Christian Strache in anderen Medien gegen die SZ schießt oder wenn er tatsächlich zurücktreten sollte? Immerhin haben wir das Glück, dass am Wochenende der Veröffentlichung zwei aus unserem Österreich-Team in Wien sein werden. Peter Münch ist schon am Tag zuvor zurückgekehrt, Leila Al-Serouri wird Samstag früh aufbrechen. Peter ist auch deshalb wieder in Wien, weil schon an diesem Mittwochabend eine Menge passieren kann. Wir werden heute Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus mit unserer Recherche konfrontieren. Das heißt, wir werden ihnen alle schweren Vorwürfe nennen und einen Tag Zeit geben, uns eine Stellungnahme zu schicken. Die wiederum bauen wir dann in unseren Text ein und erst dann können wir den Artikel veröffentlichen. So gebietet es die Fairness und das Medienrecht. Seit einigen Jahren passiert es aber immer wieder, dass die Angesprochenen von sich aus an die Öffentlichkeit gehen, bevor wir veröffentlichen. Die Idee dieses Vorpreschens ist, das Heft selbst in die Hand zu nehmen und eine Geschichte, die man nicht verhindern kann, wenigstens mit eigener Intonierung und eigenem Spin zu versehen. Für die Journalisten ist das erst einmal unangenehm, weil sie reagieren müssen, anstatt zu agieren. Oder zumindest überlegen, ob sie reagieren sollen. Im Fall von Strache gehen wir beinahe davon aus, dass er sich auf Facebook äußern wird, und zwar äußerst aggressiv. Die Frage ist, wie würden wir reagieren? Wir haben alle möglichen Varianten durchgespielt und sind uns fast sicher, dass wir alles ignorieren würden und stumm auf unsere Veröffentlichung hinarbeiten. So haben wir es gemacht, als der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Woche vor der Veröffentlichung der Panama Papers unsere Anfrage an Putin publik machte und von einer Verleumdungskampagne sprach. Und so haben wir es auch gemacht, als die Frau des isländischen Premierministers nach unserer Anfrage in Sachen Panama Papers versuchte, unsere Arbeit auf Facebook zu diskreditieren. Das nehmen wir uns auch für dieses Mal vor, Geduld und Nerven behalten. Aber wenn Strache natürlich eine Pressekonferenz in Wien einberufen sollte, wäre es gut, jemanden vor Ort zu haben. Normalerweise schickt man den Vorhalt, so nennt man die Konfrontation, per E-Mail oder notfalls per Post. Von Florian Klenk bekommen wir aber den Tipp, dass man Strache über den Kurznachrichtendienst WhatsApp am besten erreicht. Also bereiten wir die Anfrage vor. Wir fragen Strache im Namen von SZ und Spiegel nach dem Treffen auf Ibiza und schildern den uns bekannten Rahmen des Abends. Wir fragen nach dem Plan der angeblichen Russin, die Hälfte der Kronenzeitung zu übernehmen und erwähnen, dass sie Gegenleistungen forderte. Wir fragen nach seiner Offerte, ihr Staatsaufträge zuzuschanzen, die zuvor der Strabag entzogen wurden. Und wir fragen natürlich nach den angeblich versteckten Spenden für die FPÖ und danach, ob er das Treffen denn zur Anzeige gebracht habe. Ihm wurde schließlich eindeutig Korruption angeboten, in verschiedenen Abstufungen. Außerdem fragen wir nach der Diskussion um Aufträge mit Überpreis, der Diskussion um das Wassergeschäft und einige mehr. Insgesamt sind es 11 Fragen. Es ist eine lange WhatsApp-Nachricht. Als wir die Nachricht um 14.31 Uhr abschicken, atmen wir erstmal durch. Schnell erscheint bei WhatsApp das erste graue Häkchen neben der Nachricht. Verschickt bedeutet das. Gleich darauf das zweite graue Häkchen. Angekommen. Wir haben einen ähnlichen Vorhalt für Johann Gudenus vorbereitet. Er bekommt wenig später ebenfalls eine WhatsApp-Nachricht von uns. Hier geht es genauso. Ein graues Häkchen, zwei graue Häkchen. Zur Sicherheit schicken wir die Vorhalte auch noch klassisch per E-Mail an Martin Glier, den Sprecher von Heinz-Christian Strache, sowie an den Pressereferenten von Johann Gudenus. Dann, um 14.34 Uhr an diesem Mittwochnachmittag, färben sich die beiden Häkchen gleichzeitig blau. Das bedeutet, auf den Geräten von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus wurden unsere Nachrichten geöffnet. Vermutlich auch gelesen. Jetzt geht der Adrenalinspiegel im Kammerl steil nach oben. Ebenso der Verbrauch von Süßigkeiten zur Beruhigung. Die andere Seite weiß jetzt also Bescheid. Im Vergleich zu anderen Recherchen sind wir aber noch vergleichsweise ruhig. Wir sind unsere Fakten dutzende Male durchgegangen und wie man es dreht, ist die Geschichte eine Geschichte. Wenn alle Hintergründe so sind, wie wir vermuten und wie es uns unter dem Siegel der Verschwiegenheit von unserem Kontakt erzählt wurde, ist es eindeutig und ohne Zweifel berichtenswert. Selbst wenn der Auftraggeber ein politischer Gegner wäre, wäre es dennoch eindeutig und ohne Zweifel etwas, das wir den Leuten erzählen müssten. Egal, wer die Falle gestellt hat, Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus wurden nicht gezwungen zu reagieren, wie sie reagiert haben. Und dafür müssen sie gerade stehen. Das gilt auch für den Fall, dass die CIA, der Mossad oder ein anderer Geheimdienst dahinter stünde. Es wäre dennoch eindeutig und ohne Zweifel eine Geschichte. Selbst wenn, wie schon einmal weiter vorn im Buch diskutiert, jemand aus der FPÖ selbst dahinter stünde, um uns Journalisten bloßzustellen, könnten wir unser Vorgehen mühelos verteidigen. Was wir in dem Video gesehen und gehört haben, rechtfertigt eine umfangreiche Berichterstattung. Wir sind uns inzwischen auch sicher, dass die Videos echt sind. George A. Rauscher, der Sachverständige, hat sich vorab telefonisch gemeldet. Er sei sich sicher, dass auf dem Video Strache und Gudenus zu sehen sind. Audio und Video seien identisch. Es gebe keine Hinweise auf Manipulation. In seinem 60-seitigen Gutachten können wir am nächsten Tag nachlesen, dass die Ohren der Männer auf dem Video mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit identisch seien mit denen von Gudenus und Strache. Berücksichtige man dann auch noch die Augenbrauen, medial horizontal, außen abfallend, winkelige Krümmung, den Stirnbereich, lateral fliehende Stirnwölbung, gerade bis leicht konkave Haarlinie, Schläfen stark eingezogen, sowie leicht ausgeprägter Überaugenwulst und den Mundbereich, flaches, kaum sichtbares Philtrum, also eine Einbuchtung in der Oberlippe, sei bei Strache eine fast hundertprozentige Übereinstimmung bewiesen. Ebenso bei Gudenus. Kurzum, die Personen auf dem Video sind eindeutig die beiden FPÖ-Spitzenpolitiker. Was die Echtheit des Materials angeht, kommt der Gutachter zu dem Schluss, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um authentisches Material handelt. Es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass irgendetwas manipuliert worden sei. Das vom Spiegel beauftragte Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnik wird kurz darauf zum gleichen Ergebnis kommen. Zuvor sind wir auch mit den russischsprachigen Passagen der Videos weitergekommen. Mehrere Russischsprecher und Sprecherinnen beim Spiegel haben jene Teile übersetzt, in denen Gudenus, seine Ehefrau und die angebliche Oligarchennichte ins Russische wechseln. Das ist sehr gut und wir vertrauen unseren Spiegelkolleginnen und Kollegen. Aber wenn ihnen doch ein Fehler passiert ist, könnten wir schlecht sagen, hey, wir haben das zwar veröffentlicht, aber übersetzt hat es der Spiegel. Wir müssen also die entscheidenden Passagen nochmal übersetzen lassen, und zwar sozusagen amtlich, von einem staatlich geprüften Dolmetscher. Am besten von einem, der auch für Gerichte arbeitet und an dessen Unabhängigkeit insofern kein Zweifel besteht. Doch das ist schwerer als gedacht. Zwar finden wir schnell eine Liste sogenannter beeidigter Dolmetscher und die meisten sagen am Telefon auch zunächst, dass sie Zeit haben. Wenn wir dann jedoch umreißen, worum es geht, eine größere Recherche von SZ und Spiegel, über die bis zur Veröffentlichung kein Wort verloren werden darf, wird einer nach dem anderen schmallippig. Nein, irgendwie habe man doch nicht so viel Zeit. Nein, so etwas mache man nicht. Nein, das sei zu heikel. Erst nach etwa einem halben Dutzend Absagen willigt eine Dolmetscherin ein. Dass sie, wie ja auch unser Forensiker, eine Geheimhaltungsvereinbarung samt drohender Vertragsstrafe unterzeichnen muss, ist für sie auch kein Problem. Die Dolmetscherin kommt ins SZ-Hochhaus und sieht sich einen Vormittag lang die russischen Passagen des Abends an, transkribiert und übersetzt sie. Sie erkennt einen starken Akzent bei Gudenus und einen leichten Akzent bei der angeblichen Russin. Am Ende haben wir 4 Seiten Übersetzung von einer öffentlich bestellten und beeidigten Dolmetscherin und Übersetzerin. Als sie geht, hat sie nur eine kleine Bitte. Ihr Name solle in der Berichterstattung nicht auftauchen. Man wisse ja nie. Damit steht einer Veröffentlichung nichts mehr im Wege. Gesetzt den Fall, wir werden rechtzeitig fertig. Aber Mittwochabend ist nichts rechtzeitig fertig. Es brennt an allen Enden. Es ist schon jetzt abzusehen, dass es knapp werden wird am Freitag. Unsere Kolleginnen in der Videoabteilung haben alles andere weggelegt. Sie schneiden und verpixeln wie verrückt. Die Videos sind bei dieser Geschichte entscheidend. Die Macht der Bilder kann man kaum unterschätzen. Wir tun uns nicht leicht bei der Auswahl der Szenen, die wir tatsächlich als Video auf unserer Homepage zeigen wollen. Klar ist, die FPÖ, Strache und Gudenus werden sich wehren. Davon gehen wir aus. Bei jedem Zitat, das wir nicht mit einem Videoausschnitt belegen, könnten Sie behaupten, es sei nicht korrekt wiedergegeben. Wir diskutieren das Szenario mit den Anwälten der SZ und der Chefredaktion. Wir wollen auf keinen Fall Raum für mögliche Verschwörungstheorien geben. Deswegen beauftragen wir einen externen Anwalt damit, alle Zitate, die wir in unseren Texten verwenden wollen, mit den jeweiligen Ausschnitten abzugleichen. Damit kann er jederzeit bezeugen, dass alle gedruckten Zitate mit dem Video übereinstimmen. All das kostet uns wieder Zeit und wir sind mit den Recherchen noch nicht durch. Die größte Flanke haben wir bei den verdeckten Spenden. Da kommen wir nicht weiter und hoffen auf die Erfahrung der Falter-Kolleginnen und Kollegen. Als der Falter-Redakteur Josef Redl dann tatsächlich das Statut des Vereins Austria in Motion bekommt, ist die Spannung groß. Haben wir einen Treffer gelandet? Im Statut stehe etwas wie Österreich wirtschaftlicher gestalten, hat Strache auf Ibiza gesagt. Außerdem hätten mehrere Anwälte das Sagen. Im Statut lesen wir, Zweck des Vereins sei die Förderung des Österreich-Patriotismus, die Pflege christlicher Wertvorstellungen sowie der christlich-abendländischen Kultur und Tradition, die Aufklärung über sowie die Information zu EU- und Euro-Fehlentwicklungen oder die Stärkung der direkten Demokratie und Kampf gegen Korruption und Machtmissbrauch. Insgesamt sind 12 Vereinsziele in dem 15-seitigen Statut aufgeführt. Österreich wirtschaftlicher gestalten zählt nicht dazu. Das ist ernüchternd und wir haben nicht die Zeit, jetzt richtig intensiv in diese Recherche einzusteigen. In 2 Tagen wollen wir veröffentlichen, also lassen wir den Faden erstmal fallen. Inzwischen ist es Abend, das heißt, wir können endlich schreiben. Leider heißt das auch, wir kommen nicht nach Hause. Wir bestellen Pizza und Bier und weiter geht's. Wir müssen unseren langen Text, der in der gedruckten Zeitung auf 3 ganzen Seiten erscheinen wird, endlich halbwegs lesbar machen. Also feilen und polieren, damit der Text verständlich wird und im besten Fall auch unterhaltsam. In genau diesen Tagen macht sich der Mail-Account eines der Kollegen, der diesen Artikel redigiert, auf seltsame Weise selbstständig. Er schickt Mails an Kollegen, auch an jemanden aus unserem Ressort. Der Text ist kurz. Es tut uns leid, dass Sie Schwierigkeiten bekommen haben. Anbei erhalten Sie eine Korrektur. Im Anhang eine Datei mit dem Namen replace.txt. Die E-Mail richtet keinen Schaden an. Der Empfänger identifiziert sie sofort als Phishing-Mail, allein schon, weil er mit dem Sender per Du ist. Und wer kennt solche Mails nicht? Der Absender ist auf den ersten Blick jemand, den man kennt. Die tatsächliche E-Mail-Adresse des Absenders ist aber eine ganz andere. In diesem Fall office@hub.co.at. Jeder bekommt solche Mails, man löscht sie und fertig. Es gibt nur einen großen Unterschied. Dieses Mal wird unter dem seltsamen Text eine Mail angezeigt, die jemand aus unserem Ressort tatsächlich wenige Stunden zuvor dem Kollegen mit dem freidrehenden Mail-Account geschickt hat. Das bedeutet, das E-Mail-Postfach unseres Kollegen wurde gehackt. Das ist besorgniserregend. Wir fragen uns, ob es Zufall ist, dass die Phishing-E-Mails von einer E-Mail-Adresse abgeschickt wurden, die auf AT endet, also einer österreichischen Adresse. Zwar sind wir Cyberangriffe mittlerweile gewohnt. Nach so ziemlich jedem größeren Enthüllungsprojekt registriert unsere IT-Abteilung vermehrte Angriffe auf die Computersysteme der Süddeutschen Zeitung. Manchmal können sie zu Servern im asiatischen oder pazifischen Raum nachverfolgt werden, meist jedoch verliert sich die Spur irgendwo. In der Regel können die Angriffe abgewehrt werden. Es bleibt bei dem Versuch. Dieses Mal ist es aber offenbar jemandem gelungen, das Postfach von mindestens einem Kollegen zu knacken. Wenn der Kollege nun auch noch unvorsichtig war und dasselbe Passwort auch für unser Redaktionssystem verwendet hat, dann könnte jemand womöglich mitlesen, sobald wir Artikel ins Seitenlayout schreiben. Kein gutes Gefühl. Wir sind jedenfalls alarmiert. Trotzdem sind wir uns relativ sicher, dass unsere Arbeit sicher ist. Genau für solche Fälle haben wir im Rechercheressort ein System, das abgeschottet ist vom Rest der Zeitung. Unsere Kommunikation ist verschlüsselt und wir haben noch ein paar andere Maßnahmen ergriffen, um uns zu schützen. Aber es bleibt ein mulmiges Gefühl, das verstärkt wird durch weitere Vorfälle. Auf einem unserer Telefone landet eine SMS mit einem angeblichen Verification-Code für die Signal-App. Das ist jener Chatdienst, über den wir verschlüsselt kommunizieren, in etlichen Gruppen. Die SMS bedeutet normalerweise, jemand hat versucht, sich in das Signal-Konto einzuloggen, um unsere verschlüsselten Nachrichten mitzulesen. Etwa zur gleichen Zeit bekommen wir die Benachrichtigung eines E-Mail-Anbieters, dass jemand versucht hat, sich mit einer nicht erkannten mobilen App in eines unserer verschlüsselten E-Mail-Postfächer einzuloggen. Und bei dem Kollegen Oliver Das Gupta fragt das Handy aus dem Nichts, ob es die Kamera einschalten dürfe. Oliver nimmt das Gerät und verlässt auf der Stelle das Kammerl damit. Das kann alles Zufall sein, das kann alles andere Gründe haben, vielleicht aber auch nicht. WhatsApp von H.C. Strache. München, 16. Mai 2019, Donnerstagmorgen. Gespannt sitzen wir vor unseren Laptops und schauen uns den Livestream aus dem österreichischen Bundeskanzleramt an. Der Kanzler Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache haben geladen. Offiziell soll es um Soziales gehen. Aber wer weiß, ob Strache die Bühne nutzt, um etwas ganz anderes zu sagen? Wird er Andeutungen machen? Wird er sich verteidigen? Hat er Kurz vielleicht schon eingeweiht und sie erklären, dass sie zusammenstehen werden? Für Österreich? Tatsächlich ist es eine gewöhnliche ÖVP-FPÖ-Pressekonferenz. Die beiden loben eine gemeinsame Gesetzesänderung. Strache behauptet, dass zugewanderte Familien viel zu viel Geld bekämen. Und Kurz, dass alles zusammenpasst, was wir tun. Wir können getrost weitermachen und unsere Veröffentlichung vorbereiten. An diesem vorletzten Tag wird sich entscheiden, welche Geschichte wir haben. Noch ist das nicht endgültig klar. Wir haben in den vergangenen Tagen sehr viel darüber nachgedacht, wie Heinz-Christian Strache wohl reagieren würde. Und dabei haben wir eine Variante identifiziert, die uns ziemlich in die Bredouille bringen könnte. So sehr, dass wir unsere Berichterstattung extrem zurückfahren müssten und den Ton verändern. Die Variante geht so. Strache stellt sich hin, ganz entspannt, und sagt: Ich habe die Falle natürlich erkannt und wollte herausfinden, wer mir Böses will und ob die Grenzen des Legalen überschritten werden. Deswegen bin ich sitzen geblieben. Dabei habe ich mich absichtlich seltsam benommen und verrückte Dinge gesagt, die weder wahr noch je beabsichtigt waren. Wenn das die Wahrheit wäre, die Strache möglicherweise sogar mit einer Anzeige bei der Polizei oder dem Schreiben eines Notars belegen könnte, also etwas wie: Hiermit bestätige ich, Notar XYZ, dass Herr Strache heute Abend eine Einladung befolgen wird, von der wir wissen, dass sie eine Falle ist. Er wird sich dort auffällig benehmen, um die Fallenstelle aufzudecken. Dann wäre unsere Geschichte gestorben. Wir würden alle stoppen und die Gegengeschichte schreiben. Wie jemand einmal versucht hat, H.C. Strache hereinzulegen und damit gescheitert ist. Wie gesagt, wenn das die Wahrheit wäre, woran wir nicht glauben, nachdem wir das Video wieder und wieder gesehen haben. Behaupten könnte Strache es aber dennoch, und wir müssten es in Erwägung ziehen, und das würde unsere Geschichte viel komplizierter machen. In diesem Moment müssten wir nachweisen, dass Strache sich nicht verstellt hat auf Ibiza, dass er das alles ernst gemeint hat. Dafür gibt es schon Indizien, etwa der Hinweis auf illegale Parteispenden, damit belastet er sich ja selbst. Aber was, wenn es diese Spenden nie gab? Wir zerbrechen uns seit Tagen den Kopf darüber. Wie sollen wir beweisen, dass er nicht wusste, dass es eine Falle war? Ein Indiz dafür ist natürlich, dass sie darüber gesprochen haben, dass es eine Falle sein könnte. Aber da könnte Strache entgegnen: Alles nur gespielt. Kann man fast 7 Stunden spielen? Wer weiß. Können wir belegen, dass er es nicht kann? Nein. Die Idee, dass Strache so reagieren könnte, macht uns immer nervöser. So nervös, dass am Ende auch wieder die Frage im Raum steht: Ist es vielleicht eine Falle der FPÖ, mit der sie beweisen wollen, dass die Medien es auf sie abgesehen haben? Auch das können wir nicht ausschließen. Es ist hochgradig unwahrscheinlich, ja, aber nicht unmöglich. Während wir an diesem Donnerstagvormittag an Texten feilen, uns mit Falter und Spiegel austauschen, Videos abnehmen und eigene drehen, fragen wir uns immer wieder: Was machen wir, wenn er sagt, er habe es gewusst? Da klingelt Olivers Mobiltelefon. Oh, ruft Oliver, steht auf und hält sein Handy hoch. Anruf aus Österreich. Es ist nicht irgendein Anruf, es ist der Sprecher von Heinz-Christian Strache, Martin Glier, dem wir am Tag zuvor unseren Vorhalt gemeldet haben. Oliver und er kennen sich von vorherigen Recherchen, wie man sich eben kennt, wenn der eine Pressearbeit für einen Politiker macht und der andere mit diesem Politiker sprechen möchte. Glier ist berüchtigt für seinen rauen Tonfall und regelmäßige Entgleisungen. Auf Twitter nennt er Flüchtlingshelfer auch mal Invasionskollaborateure. Und wenn die Grünen für die Ehe für alle einstehen, ist das für ihn Werbung für Pädophilie. Aber an diesem Vormittag ist er ganz leise. »Wir haben da einen Brief von euch bekommen«, sagt er vorsichtig und meint offensichtlich unsere E-Mail und die WhatsApp-Nachricht. »Und ich wollte von dir hören, was das ist.« Glier versucht es auf die naive Tour. »Ich kenne mich da nicht aus«, sagt er. »Deswegen würde er gern reden. Allerdings im Hintergrund, also so, dass wir daraus nicht zitieren dürften.« »Darauf werden wir uns nicht einlassen. Dieser Anruf ist sehr wahrscheinlich ein Versuchsballon. Als wir ihm am Vortag die E-Mail mit den Fragen an Strache geschickt haben, nach der WhatsApp-Nachricht, haben wir ans Ende der Mail nur unsere beiden Namen und Telefonnummern gesetzt, um Strache nicht durch ein zu großes Team aufzuschrecken, so wie den von Martin Knobbe vom Spiegel. Jetzt ruft Martin Glier aber eben nicht uns an, sondern einen Kollegen, Oliver Dasgupta. Aber Oliver lässt ihn höflich auflaufen und reicht das Telefon dann weiter an uns. Am Ende empfehlen wir Glier, sich bei Heinz-Christian Strache nach Details zu erkundigen. Der müsste sich erinnern. Damit ist das Gespräch nach 4 Minuten vorbei. Nachdem wir aufgelegt haben, stehen wir im Kamel und schauen uns an. »Das ist ein gutes Zeichen«, sagt einer. »Die haben keine Ahnung, wie ernst es ist. Und wir sind uns auch einig, der Anruf passt eher nicht zu einer »Wir-haben-die-Falle-durchschaut-Taktik«. Damit setzen wir uns wieder vor die Bildschirme. Wir müssen weitermachen.« Der Ton, der die WhatsApp-Antwort von Heinz-Christian Strache ankündigt, geht fast unter in der Menge der vielen anderen Nachrichten, die an diesem Tag nervig piepsend bei uns eingehen. Strache schreibt uns um 14.32 Uhr, also fast genau 24 Stunden nach unserer Anfrage und fast genau um die Uhrzeit, bis zu der wir um Antwort gebeten hatten, nämlich 14.30 Uhr. Schon damit hatten wir nicht gerechnet, dass er sich an den Zeitrahmen hält, um den wir gebeten hatten. Mit seiner Antwort hätten wir aber noch viel weniger gerechnet. Die Kurzversion lautet, ich habe angetrunken, dummes Zeug geredet und nichts davon wurde je umgesetzt. Die Langversion? Das von Ihnen angesprochene rein private Treffen hat im Juli 2017 in einer Finca auf Spanien in lockerer, ungezwungener und feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre stattgefunden. Eine vermeintlich lettische Staatsbürgerin mit ihrem deutschen Bekannten bzw. Vertrauten haben zu diesem Abendessen eingeladen. Die beiden Personen kannten Johann und Tajana Gudenus bereits seit längerem und haben mich zusätzlich zu besagtem Essen eingeladen. Dabei wurde von der vermeintlich lettischen Staatsbürgerin, welche ich bis dato nicht persönlich kannte, mitgeteilt, dass sie mit ihrer Tochter nach Wien ziehen und in Österreich wirtschaftlich Fuß fassen und investieren wolle. Auf die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung wurde von mir in diesem Gespräch bei allen Themen mehrmals hingewiesen. Das gilt auch für allenfalls in Aussicht gestellte Parteispenden bzw. Spenden an gemeinnützige Vereine im Sinne der jeweiligen Vereinsstatuten. Ein weiterer Kontakt zwischen mir und den von Ihnen zitierten Personen fand danach nicht mehr statt. Daran bestand von meiner Seite auch keinerlei Interesse. Auch habe ich oder die FPÖ niemals irgendwelche Vorteile von diesen Personen erhalten oder gewährt. Auch sind von den von Ihnen genannten Personen und Unternehmen keine Spenden an die FPÖ eingegangen. Im Übrigen gab es neben dem Umstand, dass viel Alkohol im Laufe des Abends gereicht wurde, auch eine hohe Sprachbarriere, wo ohne einen professionellen Übersetzer von Russisch Englisch auf Deutsch übersetzt wurde. Mit freundlichen Grüßen, Heinz-Christian Strache. Wir lesen den Text wieder und wieder. Heinz-Christian Strache droht nicht mit seinem Anwalt. Er kündigt keine Klage an und er ist auch überhaupt nicht aggressiv. Nimmt er die Sache nicht ernst? Wir haben keine andere Erklärung. Das alles so lapidar abzutun, viel Alkohol, schlechte Übersetzung, auf Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung hingewiesen und letztendlich nichts passiert, das ist seine Strategie? Uns soll es recht sein. Überraschend interessant und einigermaßen schräg finden wir eigentlich nur, dass er an zwei Stellen von einer vermeintlich lettischen Staatsbürgerin spricht. Wir verstehen erst nicht, warum. Ihr Begleiter hat sie im Video immer als Russin vorgestellt. Sie hat sich auf Ibiza als solche zu erkennen gegeben. Strache selbst hat sie in der Villa ja gefragt, woher sie komme. Aus Moskau? Sie hat die Frage bejaht. Strache selbst hat sich darüber sogar gefreut. »We like Russia«, hat er gesagt. Und »Ich war oft in Moskau«. Später hat er noch erklärt, er nehme an, sie habe wahrscheinlich aus Russland gute Kontakte. Wahrscheinlich zu Putin. Ihre Legende ist, dass ihr Onkel Igor Makarow sei, ein russischer Oligarch mit guten Verbindungen zu Putin. Dann bringen wir die Puzzleteile zusammen. Die Lockvögel haben die angebliche Aljona Makarowa unseres Wissens nach auch damit angepriesen, dass sie zwei Staatsbürgerschaften habe, die russische und lettische. Und als Lettin sei sie EU-Bürgerin und habe insofern wenig Probleme, Geld in die EU zu bekommen. Das Strache-Lager will das nun offenbar nutzen, um von fragwürdigem russischem Geld wegzukommen. Russisches Geld, das eine Wahl beeinflussen soll, klingt nach KGB, nach Putins eiskalter Hand, nach Donald Trump und nach Ärger. Lettisches Geld dagegen klingt unproblematisch. Lettland ist die Europäische Union, nicht der Wilde Osten. Also verschweigt Strache in seiner Antwort die Russin und nennt sie kurzerhand Lettin. Vorab, einige Medien sind später genau diesem Dreh gefolgt. Aber Strache hat sich nicht nur an uns gewandt. Wir erfahren, dass er angeblich schon um Schadensbegrenzung bemüht ist. Er soll ausgerechnet bei der Kronenzeitung angerufen haben, um diese auf eine mögliche Veröffentlichung vorzubereiten. Es sei eine private Sache, die da ausgebreitet werden solle, habe er gewarnt. Auch bei Kanzler Sebastian Kurz meldet er sich, um ihn zu informieren. Die Zahl derer, die von der bevorstehenden Publikation weiß, wird immer größer. Schnell macht das Gerücht die Runde, in Wien und anderswo. Johann Gudenus' Antwort ist ähnlich aufgebaut. Das von Ihnen angesprochene private Treffen hat im Juli 2017 in einer Finca auf Spanien in lockerer, ungezwungener, feuchtfröhlicher Urlaubsatmosphäre stattgefunden. Dabei wurde von einer vermeintlich lettischen Staatsbürgerin, welche ich bereits länger kannte und mich, meine Ehefrau und H.C. Strache, zu einem gemütlichen Abendessen eingeladen hatte, diskutiert, dass sie mit ihrer Tochter nach Wien ziehen und in Österreich wirtschaftlich Fuß fassen und investieren wolle. Sie hat sich auch für einen Jagdgrund von mir interessiert. Anwesend war auch ein Bekannter der Dame aus Deutschland. Es wurde viel Alkohol gereicht und das Gespräch wurde auf Deutsch, Englisch und Russisch geführt, ohne professionelle Übersetzung. Auf die relevanten gesetzlichen Bestimmungen und die Notwendigkeit der Einhaltung der österreichischen Rechtsordnung wurde von mir und H.C. Strache in diesem Gespräch mehrmals hingewiesen, meinerseits auch mehrmals vor dem Treffen. Das gilt auch für allenfalls in Aussicht gestellte Parteispenden bzw. Spenden an gemeinnützige Vereine. Ein weiterer Kontakt zwischen mir und der Dame fand danach nicht mehr statt. Auch habe ich oder die FPÖ niemals irgendwelche Vorteile von diesen Personen erhalten oder gewährt. Auch sind von den von Ihnen genannten Personen und Unternehmen keine Spenden an die FPÖ eingegangen. Mit freundlichen Grüßen, Johann Gudenus. Der einzige markante Unterschied zu Straches Antwort ist ein Postskriptum am Ende des Schreibens. Schöne Grüße an Herrn Böhmermann. Die Romy-Rede des deutschen Satirikers »Sitze in einer Oligarchenvilla auf Ibiza« ist Johann Gudenus offenbar nicht entgangen. In diesen Tagen bereiten wir auch einen Text vor, in dem die wichtigsten Fragen zum Strache-Video, das ist der Hashtag, auf den wir uns mit Spiegel und Falter geeinigt haben, kurz beantwortet werden. Eine dieser Fragen ist, was wusste Jan Böhmermann? Uns ist klar, dass seine Romy-Rede nach der Veröffentlichung aufgegriffen werden wird. Wir können uns gut vorstellen, was danach in den sozialen Medien los sein wird. Unsere Antwort wird lauten, zu diesem Zeitpunkt der Romy-Verleihung war die Existenz des Videos offenbar schon einer Reihe von Personen bekannt, die davon nicht von der SZ erfahren haben. Zu diesem Personenkreis gehört nach SZ-Informationen auch Jan Böhmermann. Als unsere Chefredaktion diesen Text liest, hakt sie, verständlicherweise, noch einmal nach. Können wir eigentlich ausschließen, dass das Ganze kein Böhmermann-Fake ist? Anrufen wollen wir ihn nicht. Wir wollen den Stand unserer Recherchen nicht offenlegen. Außerdem würde er es vermutlich nicht zugeben, wenn es ein Fake wäre. Auch das haben wir wieder und wieder durchgespielt. Ja, Jan Böhmermann wusste von dem Video. Aber der Satiriker ist ein Künstler, der leidenschaftlich gegen rechtsnationale und antidemokratische Kräfte einsteht und das immer wieder demonstriert. Wenn er im Sommer 2017, 3 Monate vor der österreichischen Nationalratswahl, dieses Video produziert hätte, Schauspieler engagiert, Kameras versteckt und das ganze Treffen inszeniert und gefilmt hätte, er hätte es garantiert nicht 2 Jahre irgendwo rumliegen lassen. Er hätte ganz sicher nicht still zugesehen, wie der ehemalige Neonazi Heinz-Christian Strache Vizekanzler wird. Das entscheidende Argument aber ist, und das führen wir auch bei der Chefredaktion ins Feld, selbst wenn Jan Böhmermann Strache und Gudenus hereingelegt hätte und das Video aus irgendwelchen Gründen bis jetzt aufgespart hätte, es wäre eindeutig und ohne Zweifel eine Geschichte. Straches Machtfantasien wären ja nicht weniger problematisch, wenn Böhmermann selbst die russische Oligarchin gecastet hätte. In unserem 3 Seiten langen Artikel müssten wir kein Wort ändern, wenn das Video von Böhmermann wäre. Dort ist in einem Absatz erklärt, dass wir nicht wissen, ob es Hintermänner gab. Zurück zur Frage der Chefredaktion. Können wir ein Böhmermann-Fake ausschließen? Nein. Es ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Grundsätzlich wäre ihm so etwas zuzutrauen, das hat er in der Vergangenheit mit ähnlichen Aktionen nachdrücklich unter Beweis gestellt. Etwa als er einen Kandidaten in die RTL-Doku-Soap Schwiegertochter gesucht schmuggelte. Und Jan Böhmermann wird uns am selben Abend noch einmal kurz in Aufruhr versetzen. Er stellt, wie jede Woche, ein Video auf YouTube, in dem er für seine Sendung Neo Magazin Royal wirbt. Sein Sendungsgast, der YouTuber Gronkh, fragt ihn am Ende, ob er wieder etwas vorbereitet habe, wofür man ihn dann hasse. Böhmermann zuckt grinsend mit den Schultern, das wisse man ja immer erst im Nachhinein, sagt er, und dann, zu den Zuschauern gewandt: Für mich ist es eine normale Sendung. Kann sein, dass morgen Österreich brennt, aber lassen Sie sich einfach überraschen. Wir beißen in unsere Laptops und machen weiter. Wir sind live. München, 17. Mai 2019, 18 Uhr. 1, 2, 3 und wir sind raus, wie man im Journalismus sagt. Die Druckerpressen laufen an und die Geschichte ist online. Und sie läuft von Anfang an wie verrückt. Schon am Ende dieses Abends werden fast 500.000 Menschen unseren ersten Text über die Ereignisse auf Ibiza gelesen haben. Das ist viel für SZ-Verhältnisse. Und gleichzeitig gehen ja auch der Spiegel und einige Minuten später der Falter online. Auch ihre Texte ziehen hunderttausende Leser. Der Tag verging wie im Rausch. Diskutieren, produzieren, hin und her laufen, konferieren, telefonieren und immer wieder kurze Panikattacken. Haben wir wirklich alles juristisch Problematische aus allen Texten gelöscht? Am Ende glauben wir, wir haben. Und gehen raus damit. Normalerweise wird es nach einer abendlichen Veröffentlichung erstmal still. Auf Twitter bekommt man manchmal sehr schnell Reaktionen, aber das ist es dann auch. Das Gewitter beginnt, wenn es denn kommt, meistens in den Tagen danach. Nicht so hier. Bei Twitter ist Hashtag Strache-Video sehr schnell das Trending Topic. Das heißt, sehr viele Menschen reden auf dem Kurznachrichtendienst darüber. Und schon eine Viertelstunde nach der Veröffentlichung meldet sich der österreichische Rundfunk, ORF, und fragt, wen von uns man bitte in ihrer TV-Nachrichtensendung ZIP2 zuschalten dürfe. Dass der österreichische Vizekanzler durch ein heimlich aufgenommenes Video in Bedrängnis gerät, wird auf allen Nachrichtenseiten vermeldet. Auch im Radio läuft Strache längst und bald auch im Fernsehen. Mit diesen Bildern, die sich in den letzten Tagen in unser Hirn gebrannt haben und die Österreich so schnell nicht mehr loslassen werden. Alle österreichischen und auch alle großen deutschen Nachrichtensendungen berichten über den Fall Strache, die Tagesschau, das Heute-Journal und so weiter. Gegen 19 Uhr haben wir schon eine Liste von Medienanfragen, Fernsehen, Radio, Zeitungen, Nachrichtenseiten, darunter auch internationale Medien wie die BBC. Den wichtigsten Anfragen sagen wir zu, den Rest vertrösten wir. Wir müssen noch Texte fertig machen und die nächsten Tage planen. Zur gleichen Zeit laufen über die Presseagenturen Reaktionen von Politikern verschiedenster Parteien ein. Der Fraktionspressesprecher der AfD behauptet zunächst auf Twitter, aus nichts werde hier ein Pseudoskandal kreiert. Auch die FPÖ meldet sich um 8:15 selbst noch einmal zu Wort. In der Pressemitteilung erklärt die Partei, sie habe niemals irgendwelche Vorteile von der angeblichen Oligarchennichte erhalten oder ihr gewährt. Auch seien von den im Video genannten Personen und Unternehmen keine Spenden an die FPÖ eingegangen. Außerdem prüfe die Partei rechtliche Schritte. Gleichzeitig fragen wir uns, wie die meisten Österreicherinnen und Österreicher vermutlich, wie geht es jetzt weiter? Sebastian Kurz weiß ja schon seit Straches Anruf am Donnerstag von einer drohenden Enthüllung. Und er wiederum meldet sich am Freitagmorgen telefonisch bei seinem Infrastrukturminister Norbert Hofer, FPÖ, um ihn zu warnen. Da kommt was. Aber offenbar weiß auch im politischen Wien keiner genau, was denn nun wirklich kommen soll. Das ändert sich erst um 18 Uhr, als die von uns ausgewählten Videosequenzen im Internet zur Verfügung stehen. Nachdem Sebastian Kurz die Videos jetzt gesehen hat, berät er offenbar mit seinen Leuten, wie es weitergehen kann. Und ob. Unsere Vermutung ist zu dieser Zeit, es wird eine unabhängige Expertenkommission eingesetzt, die für Aufklärung sorgen soll. Sie wird so lange tagen, bis sich die Lage beruhigt, wie man das eben kennt aus dem Lehrbuch für Krisen-PR. Heinz-Christian Strache, so wird es später seine Frau in einem Interview erzählen, sitzt an diesem Abend mit einer größeren Gruppe Freunde und Vertrauter zusammen. Als sie die Videoausschnitte sehen, die wir veröffentlicht haben, sei es erstmal ganz still gewesen. Niemand habe ein Wort gesagt. Schon gegen 21 Uhr erreichen uns erste Gerüchte, dass mehr passieren könnte. Wenig später heißt es, Sebastian Kurz, der Kanzler, werde sich am nächsten Tag um 12 Uhr erklären. Wir hören immer mehr wilde Spekulationen. Dass Strache gehen müsse, dass die Koalition zerbrechen könnte, dass es Neuwahlen geben könnte. Aber noch sind das alles Gerüchte. Das öffentliche Interesse an der Geschichte überschlägt sich geradezu. Im österreichischen Fernsehen laufen lange Sondersendungen. In den ZIP2-Nachrichten berichtet Leila Al-Serouri von unseren gemeinsamen Recherchen. Danach gehen die Kolleginnen und Kollegen unsere Recherche Punkt für Punkt durch und schalten anschließend gegen 22.15 Uhr tatsächlich live zu einer Reporterin, die auf dem Wiener Ballhausplatz steht, vor dem österreichischen Bundeskanzleramt. Dort brenne immer noch Licht, leitet die Nachrichtenmoderatorin Lou Lorenz-Dittelbacher über. Die Reporterin bestätigt, der Kanzler sei noch da und berate sich mit seinem engsten Kreis. Wie es weitergehe, sei noch unsicher, aber angeblich habe Kurz sich inzwischen entschieden. Das habe ihr, sagt die Reporterin, jemand aus seinem innersten Zirkel gesagt. Auch nebenan, im Dienstsitz des Bundespräsidenten, sitze man wohl noch zusammen, mutmaßt die Reporterin. Man könne zwar nicht genau sehen, ob noch Licht brenne, aber das Auto des Pressesprechers, des Bundespräsidenten, stehe noch immer vor dem Amt. Sicher sei an diesem Abend nur eines, dass es eine lange Nacht werde. Ein ungewöhnlicher, dramatischer Abend sei es ja längst. Das ist es auch für uns. Nach der Nachrichtensendung atmen wir durch, geben noch das eine oder andere Interview und fangen langsam an, unsere Sachen zusammenzupacken. Die ersten Online-Kommentare auf österreichischen Nachrichtenseiten fallen vernichtend aus für Strache. Kurz nach Mitternacht schickt uns jemand ein PDF der Kronenzeitung vom nächsten Tag. Die fette Überschrift auf der Titelseite lautet »FPÖ am Ende«. Das beinahe seitengroße Aufmacherfoto zeigt Strache und Budenus in der Villa auf Ibiza, ein Screenshot aus dem Video. Jene Zeitung, die jahrelang als publizistischer Verstärker der FPÖ diente, als Sprachrohr und Lautsprecher, stellt sich plötzlich frontal gegen die Strache-Partei. Jetzt sind wir doppelt gespannt, was der nächste Tag bringen wird. Wie hat Heinz-Christian Strache auf Ibiza gesagt? Wer die Krone hat, hat die Macht. Wer aber ihre Rückendeckung nicht mehr hat? Wiener Wahnsinn. München, 18. Mai 2019, 12.08 Uhr. Heinz-Christian Strache tritt im Bundesinnenministerium am Wiener Minoritenplatz vor die Presse. Hinter ihm eine weiße Stellwand, Vizekanzler steht darauf. Vor ihm unzählige Mikrofone, Kameras, Journalisten. Zu seiner Rechten positioniert sich Sozialministerin Beate Hartinger-Klein. Zu seiner Linken Außenministerin Karin Kneißl und Infrastrukturminister Norbert Hofer. Sie sind alle drei nur Staffage, keiner wird ein Wort sagen. Strache wirkt erschöpft, als er seine Rede beginnt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Gerücht lag schon länger in der Luft, dass über das Ausland wahlbeeinflussendes Dirty Campaigning oder geheimdienstlich gesteuerte Aktionen zu befürchten sind. Man habe in der Vergangenheit schon des Öfteren versucht, ihn zu Fall zu bringen. Was aber hier vor 2 Jahren inszeniert wurde, hat eine völlig neue Dimension. Wir verfolgen die Ansprache von München aus via Livestream. Peter und Leila sind in Wien vor Ort. Wahnsinnsauflauf hier, schreibt Peter. Wir starren gebannt auf unsere Handys. Diese Nacht haben wir nicht viel geschlafen und jedes Mal, wenn wir tagsüber auf Telefon oder in die E-Mail schauen, haben wir Dutzende neue Nachrichten. Zwischendrin versuchen wir, zumindest ein paar österreichische Zeitungen zu lesen, allen voran die Kronenzeitung. Auf den ersten 5 Seiten geht es in dieser Samstagsausgabe nur um Ibiza, Strache und einen Polizskandal bisher unvorstellbaren Ausmaßes, wie der geschäftsführende Chefredakteur Klaus Herrmann es nennt. 2 ungezogene Rotzlöffel, die sich die Kronenzeitung und dann gleich das ganze Land unter den Nagel reißen wollen, die haben uns nicht zu vertreten. Auch in den sozialen Medien ist die Strache-Affäre das dominierende Thema. Kanzler Kurz werde Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Abberufung Straches vorschlagen, twittert ein österreichischer Journalist schon am Morgen. Ein für 9 Uhr geplantes Treffen von Kurz und Strache wird verschoben. Stattdessen fahren die Landeshauptleute der ÖVP im Kanzleramt vor. Jetzt ist es Mittag und wir sehen im Livestream einen Mann, der dem braun gebrannten HC im weit ausgeschnittenen T-Shirt Ruderleiber, sagen die Österreicher, aus dem Video immerhin entfernt ähnlich sieht. Er steht in Anzug und Krawatte vor dutzenden Reportern und erzählt, er sei auf Ibiza zu einem rein privaten Treffen in eine Finca gelockt worden. Eine lettische Staatsbürgerin und ihr deutscher Begleiter hätten versucht, ihn zu Straftaten zu verleiten oder zumindest zu Aussagen, die strafrechtlich bedenklich sein könnten. Das Gerede auf Ibiza sei dumm und unverantwortlich gewesen. Katastrophal und äußerst peinlich. Dass er der vermeintlichen reichen Russin womöglich sogar illegale Geschäfte zum gegenseitigen Nutzen angeboten und dass er schmutzige Geschichten über politische Mitbewerber ausgebreitet habe, erklärt er als typisch alkoholbedingtes Macho-Gehabe. Er habe halt der attraktiven Gastgeberin wie ein Teenager imponieren wollen. Und ja, sagt er, es war eine besoffene Geschichte. Mit der vermeintlichen Oligarchennichte habe er nie wieder Kontakt gehabt. Er habe sie auch nie wiedergesehen. Von den auf Ibiza genannten Personen seien auch keine Spenden an die FPÖ oder irgendwelche Vereine gegangen. Den ganzen Abend über habe er immer wieder penibel auch auf die Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen unseres Rechtsstaates bestanden. Er ergänzt, dies habe ich mehrmals klar und deutlich betont. Zwischendrin bricht Straches Stimme immer wieder. Er stockt, er schluckt, seine Augen glänzen. Der demütige und reumütige Politiker. Das ist der eine Teil von Straches 10-minütiger Rede. Dann aber schaltet der FPÖ-Mann auf Angriff und inszeniert sich als Opfer finsterer Mächte. Viele Intrigen habe er schon erlebt, erklärt er. Doch diese sei an Perfidie und Niederträchtigkeit nicht zu übertreffen. Als Urheber dieser Falle legt er Fährten aus zum politischen Gegner und wahlweise zu kriminellen Netzwerken. Gleich mehrfach spricht er von einer geheimdienstlich gesteuerten Aktion. Es seien mehrfach strafgesetzliche Vorschriften verletzt worden. Genau so, und hier meinte er offenkundig uns, sei gegen den Ehrenkodex der Presse verstoßen worden, gegen die journalistische Sorgfaltspflicht und die Berufsethik. Straches Fazit: Das war ein gezieltes politisches Attentat, eine Auftragsarbeit. Keinesfalls wolle er auch nur irgendeinen Vorwand liefern, mein Fehlverhalten als Begründung zu nehmen, diese Regierung zu Fall zu bringen. Deshalb habe er heute um 11 Uhr mit Bundeskanzler Kurz gesprochen, wo, Strache stockt an dieser Stelle kurz, ich meinen Rücktritt von der Funktion des Vizekanzlers der Republik Österreich angeboten habe. Er werde am Sonntag auch als Parteivorsitzender bzw. Bundesparteiobmann zurücktreten. Ich sage Danke und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, sagt's und schreitet davon. Die FPÖ-Minister Schaar hinterher. Heinz-Christian Strache ist von all seinen Ämtern zurückgetreten. Nur 18 Stunden nach der Veröffentlichung des ersten Artikels. Seine Erklärung ist ein Meisterwerk der populistischen Rede. Strache gibt sich reuig, entschuldigt sich bei seiner Frau und dafür, zu viel getrunken zu haben. Und geht ansatzlos dazu über, den Feind zu attackieren. Kommentatoren aus Österreich schreiben denn auch, es sei mehr die Vorbereitung seines politischen Comebacks gewesen als ein Rücktritt. Manche bezweifeln sogar, dass die Affäre ihm bei seinen Kernanhängern überhaupt schaden wird. Denn wer kenne das nicht? Im Urlaub ein bissel zu viel Wodka Red Bull getrunken, dumm dahergeredet, Blödsinn gemacht und am Ende muss man sich daheim entschuldigen. Eine halbe Stunde später, um 12.42 Uhr, verschickt die FPÖ-Fraktion eine Pressemitteilung im Namen von Straches Parteifreund Johann Gudenus. Hiermit gebe ich bekannt, dass ich meine Funktion als geschäftsführender Clubobmann sowie mein Nationalratsmandat zurücklegen werde. Ebenso trete ich hiermit von sämtlichen Funktionen in der Freiheitlichen Partei Österreichs zurück. Ich möchte mein tiefstes Bedauern über die 2 Jahre zurückliegenden Vorkommnisse zum Ausdruck bringen. Zudem bedauere ich zutiefst durch mein Verhalten, das in mich gesetzte Vertrauen der Wähler, Funktionäre und Mitarbeiter enttäuscht zu haben. Damit ist auch der zweite Politiker aus dem Video weg. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Nachdem es ewig gedauert hat, bis wir das Video endlich zur Verfügung hatten, geht jetzt alles blitzschnell. Zack, zack, zack, sozusagen. Als investigativer Journalist erlebt man immer wieder, dass eigene Recherchen Zurücktritten führen, dass man also berufsverändernd wirkt, wie es manche Kollegen zynisch nennen. Eines der Vorurteile über Reporter ist, dass sie sich Kerben in die Kugelschreiber ritzen für jeden Politiker oder Manager, den sie erwischen. Eine Recherche wird aber nicht besser, wenn danach etwas passiert, oder schlechter, wenn nichts passiert. Die Folgen können Journalisten nicht kontrollieren. Wir zeigen, was wir herausgefunden haben. Dann entscheidet die Öffentlichkeit, wie es weitergeht. Etwa, ob politischer Druck ausgeübt wird, so dass es zur Verabschiedung, Streichung oder Lockerung von Gesetzen kommt. Aber manchmal zeigt eine Recherche schlicht und einfach, dass Personen ein Amt bekleiden, die dafür ungeeignet sind, sei es fachlich oder moralisch. Nun warten die Menschen darauf, wie Kanzler Sebastian Kurz reagiert. Eigentlich sollte er nach Straches Erklärung öffentlich Stellung nehmen, so hatte es zumindest am Morgen geheißen. Man solle sich auf Mittag einstellen. Aber mittags passiert nichts im Kanzleramt. Dafür allerdings davor, auf dem Ballhausplatz. Immer mehr Menschen strömen dorthin, zum Machtzentrum Österreichs, dorthin, wo sich das Kanzleramt und die Präsidentschaftskanzlei befinden. Tausende sind es, und es werden immer mehr. Wir sehen die Szenen in kurzen Videos auf Twitter und im TV, in der Berichterstattung des österreichischen Fernsehens, das im Grunde das ganze Wochenende live sendet, unterbrochen von Nachrichtensendungen und Talkshows zum selben Thema. Die Menschen protestieren, aber sie schreien nicht wütend gegen die Regierung an. Sie tanzen, klatschen, trommeln und singen. Und plötzlich ist da auch dieser Song zu hören. Ein Song aus unserer Jugend. Wow, we're going to Ibiza. Wow, back to the island. Wow, we're gonna have a party. Wow, in the Mediterranean Sea. Die niederländische Eurodance-Gruppe Venga Boys hatte Ende der 90er Jahre damit einen Hit. Und jetzt ist der Song wie aus dem Nichts wieder da. Beziehungsweise fast wie aus dem Nichts. Am Freitagabend um 18.22 Uhr postete Jan Böhmermann auf Twitter, wo er über 2 Millionen Follower hat, kommentarlos das YouTube-Video des Songs. Tausende liken es, hunderte retweeten und sehr viele Menschen hinterlassen dort Kommentare wie »Böhmermann, du geile Sau«, »Held« oder »Danke«, einfach nur »Danke«. Den ganzen Samstag schallt durch die Straßen Wiens »Wow, we're going to Ibiza«. Inzwischen erreichen uns aus dem Zentrum Wiens immer neue Nachrichten. Die Polizei spricht von mehreren tausend Demonstranten, die sich eingefunden haben. Zwischenzeitlich fordert die Polizei sogar Verstärkung aus anderen Bundesländern an. Das Handynetz ist längst überlastet. Eine Stadt ist auf den Beinen und skandiert »Neuwahlen, Neuwahlen, Neuwahlen«. Auf Twitter lesen wir, was auf den Plakaten der Demonstranten zu lesen ist. »I love Ibiza« oder etwas origineller »Mit den Russen? Wenn das der Führer wüsste«. An Straßenschildern hängen plötzlich Plakate mit Umrissen von Österreich unter Aufschrift »Billig zu verkaufen«, darunter Abreißzettelchen mit der angeblichen E-Mail-Adresse von H.C. Strache. Den Nachmittag über wird allerorts spekuliert, warum der Bundeskanzler nicht redet. Angeblich, heißt es zwischenzeitlich, wolle Sebastian Kurz mit der FPÖ weiterregieren. Seine Bedingung sei allerdings, dass Herbert Kickl, der stramm rechte FPÖ-Innenminister, sein Amt niederlege. Ein anderes Gerücht besagt, dass Kurz das Innenministerium nun für seine eigene Partei, die ÖVP, beanspruche. Dauert noch mindestens eine Stunde, schreibt uns Peter um 15.10 Uhr. Saublödes Warten. Wenig später schickt uns Leila Bilder der Wiener Ibiza-Partymeile, für die die Veranstalter mit dem Slogan werben: Party like HC. Am Ende dauert es bis 19.45 Uhr, dann betritt Sebastian Kurz im Kanzleramt einen stuckverzierten Raum, der viel zu klein ist für all die Journalisten, und tritt vor die Mikrofone. Ich bin vor 2 Jahren angetreten, um Veränderungen in unserem Land durchzusetzen. Er habe seinen Wählerinnen und Wählern versprochen, sich immer selbst treu zu bleiben, egal was komme. Ich war mir sehr wohl bewusst, dass der Weg mit der FPÖ als Regierungspartner Widerstand auslösen wird. Er habe in den letzten 2 Jahren viel aushalten müssen. Vom Rattengedicht, in dem Braunhaus Vizebürgermeister in einer FPÖ-Publikation Migranten mit Ratten verglichen hatte, über die Nähe zu rechtsradikalen Gruppierungen bis hin zu immer wiederkehrenden Einzelfällen. Es sei ihm schwer gefallen, das alles runterzuschlucken, sagt er. Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug. Die Ideen des Machtmissbrauchs seien schwerwiegend und problematisch. Ebenso die Ideen zum Umgang mit österreichischen Steuergeldern, natürlich auch das Verständnis gegenüber der Medienlandschaft in unserem Land. Er sehe nur 2 Möglichkeiten. Erstens, Köpfe tauschen und so tun, als wäre nicht viel gewesen. Oder zweitens, eine Koalition mit den Sozialdemokraten und damit in Kauf nehmen, dass wir wieder genau denselben Stillstand haben, den ich zu Recht jahrelang in Österreich kritisiert habe. Keine der Optionen komme für ihn in Frage. Die FPÖ kann es nicht, die Sozialdemokratie teilt meine inhaltlichen Zugänge nicht und die kleinen Parteien sind zu klein, um wirklich Unterstützung sein zu können. Deshalb habe er dem Bundespräsidenten vorgezogene Neuwahlen vorgeschlagen, und zwar zum schnellstmöglichen Zeitpunkt. Es ist ein absurdes Schauspiel. Der Mann, der die FPÖ überhaupt erst in die Regierung geholt hat, der monatelang zugeschaut hat, wie FPÖ-Politiker Migranten mit Ratten verglichen haben, wie FPÖ-Politiker sich bei der rechtsextremen identitären Bewegung sowie ausländerfeindlichen Burschenschaften engagiert haben, wie FPÖ-Politiker die freie Presse attackiert haben, tut so, als wäre ihm erst jetzt aufgefallen, mit wem er da eigentlich regiert hat. Nach 7,5 Minuten ist die Show vorbei, der Kanzler verschwindet in seinen Räumen und auf dem Wiener Heldenplatz, so sehen wir es im Fernsehen, bricht Jubel aus. Neuwahlen. Gegen 9 Uhr abends tritt Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Wiener Hofburg vor die Kameras. Im Fernsehen verfolgen wir, wie er vor ein Pult tritt, links hinter ihm die EU-Flagge, rechts die Flagge Österreichs. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine Damen und Herren zu Hause, beginnt er und kommt gleich zur Sache. Die Bilder, die uns seit gestern erreichen, zeigen ein verstörendes Sittenbild. Ein Sittenbild, das unserem Land und seinen Menschen nicht gerecht wird. Es sind beschämende Bilder und niemand soll sich für Österreich schämen müssen. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, so sind wir nicht. So ist Österreich nicht. Van der Bellen spricht diese Worte im Maria-Theresien-Zimmer seines Amtssitzes. Schwere Teppiche, rote Wände, altehrwürdige Kunst. Hier hat der Bundespräsident im Dezember 2017 die Regierung von ÖVP und FPÖ angelobt, wie die Vereidigung in Österreich heißt. Er hat Heinz-Christian Strache als Vizekanzler vereidigt. Keine 2 Jahre später ist Strache nicht mehr Vizekanzler, sondern Vizekanzler AD. Und Van der Bellen sagt über ihn: Verantwortungsträger der Republik haben das in sie gesetzte Vertrauen gebrochen. Es ist eine unerhörte Respektlosigkeit Bürgerinnen und Bürgern gegenüber. Jetzt gelte es, sagt Van der Bellen, Österreich mit Ruhe und Stabilität durch die nächsten Tage und Wochen zu führen. Zum Wohle Österreichs habe er mit Bundeskanzler Kurz vorgezogene Wahlen vereinbart. Das Vertrauen müsse wiederhergestellt werden. Die heutigen Rücktritte waren ein erster Schritt. Es bedürfe aber nun auch einer klaren, schonungslosen, vollständigen Aufklärung durch unsere Exekutive und unsere Justiz. Dann sagt er etwas, was uns zugegebenermaßen berührt. Er spricht von der zentralen Rolle, die unabhängiger Journalismus in einer liberalen Demokratie spielt. Die sogenannte vierte Macht hat in diesem Fall ihre Verantwortung voll wahrgenommen. In diesem Moment drehen sich Dutzende Journalisten in der Wiener Hofburg um. Sie schauen Leyla Al-Serhoui und Peter Münch an, aus unserem kleinen Österreich-Team. Als wir an diesem Abend mal wieder viel zu spät ins Bett gehen, können wir es immer noch kaum fassen. Strache und Gudenus sind zurückgetreten. Die Koalition ist am Ende. Es wird Neuwahlen geben. Unsere Recherche hat eine Regierungskrise ausgelöst. Die größte Regierungskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. So ordnen es Kommentatorinnen und Kommentatoren fast unisono ein. Vor allem aber bekommen wir den furchtbaren Refrain dieses Liedes nicht aus dem Kopf. Wow, we're going to Ibiza. Die Hymne der Ibiza-Affäre. Jetzt erst recht. München, 19. Mai 2019. Der Sonntag beginnt, wie der Samstag endete. Mit unzähligen Anrufen, E-Mails und Signal-Nachrichten. Schließlich gehört die Zeitung vom Montag geplant und seit wir am Freitagabend erstmals über das Strache-Video berichtet haben, hat sich viel getan. Die Rücktritte, die Neuwahl, die Tausenden, die auf den Straßen Wiens zu den Klängen der Wenger Boys getanzt haben, dazu kommt der Blick nach vorne. Noch immer ist unklar, ob die noch amtierenden FPÖ-Minister bis zu den Neuwahlen im Amt bleiben. Und das alles gehört in die Montagsausgabe. Faktisch eine Österreich-Sonderausgabe. Titelseite, zweite und dritte Seite, Leitartikel, dazu die Reden von Kurz und Van der Bellen im Wortlaut. Leyla und Peter schicken ihre Artikelpassagen aus Wien. Wir ergänzen und fügen sie hier in München mit Oliver zu einem Artikel zusammen. Es ist einer dieser Tage, an denen nicht einmal Zeit bleibt für ein vernünftiges Mittagessen, geschweige denn für Telefonate mit Freunden und Familie, die alle ganz dringend wissen wollen, wie es zu dieser Recherche kam, was Strache jetzt wohl mache und vor allem, was Böhmermann mit all dem zu tun habe. Zwischendrin schreiben uns auch immer wieder österreichische Kollegen. Manche bitten um Interviews, andere berichten von Neuigkeiten, Gerüchten. Klatsch und Tratsch aus Wien. Kickel, Hofer und Strache seien zu einem Krisentreffen im Innenministerium. Van der Bellen habe eine geplante Auslandsreise abgesagt. Um 15.14 Uhr meldet die österreichische Presseagentur APA, in der FPÖ beginnt der Machtkampf. Wir schauen uns in der Zwischenzeit wieder und wieder das Video vom Rücktritt Straches an. Wir gehen es Satz für Satz durch, diskutieren, warum er dieses gesagt und jenes verschwiegen hat. Was uns sofort auffällt, die Russin ist auch hier eine Lettin, wie schon in seiner WhatsApp-Antwort an uns. Uns wundert auch, dass er sich an seine Ehefrau wendet, die liebe Philippa, und sagt, ich kann verstehen, dass du verletzt und enttäuscht bist, und ich hoffe, du kannst mir verzeihen, denn es tut mir aufrichtig leid, und ich möchte mich von ganzem Herzen auch bei dir entschuldigen. Etliche Boulevardblätter werden in den Tagen darauf spekulieren, ob auf Ibiza auch Sex im Spiel gewesen sei. Von der Bild-Zeitung bis hin zum österreichischen Gratisblatt OE24. Angeblich soll der Sex sogar im Video festgehalten sein und Tajana Gudenus zuvor ein Taxi gerufen worden sein. Klare Antwort: Nein, nichts davon stimmt. Am Ende bleiben wir bei der zentralen Botschaft der Rede Straches hängen, die da lautet: Es war eine psoffene Geschichte. Ein einziger Abend, an dem er sich daneben benommen habe. Die angebliche Investorin habe er nie wieder getroffen. Das hat uns zuvor auch Johann Gudenus versichert. Dabei verschweigt er, dass das Treffen von Gudenus mit vorbereitet wurde. Dass dieser einen Teil der Themen bereits vor dem Treffen mit dem Vertrauten der Russin besprochen hatte. Dass der Kontakt zwischen Gudenus und dem Vertrauten der Russin schon seit Monaten bestand. Und Strache wusste offenkundig auch schon etwas, als er in die Villa kam. Er leitete die Diskussion um die Übernahme der Kronenzeitung ein mit der Frage, was es da Neues gäbe. Aber das ist nicht alles. In der Zwischenzeit nämlich wurde dem Spiegel und uns wieder etwas zugespielt. Diesmal sind es E-Mails sowie Tonaufnahmen zweier Treffen, die offenbar Ende August 2017 in Wien stattgefunden haben. Also einige Wochen nach dem Abend auf Ibiza. Beide Male hören wir Johann Gudenus und den Vertrauten der vermeintlichen Oligarchennichte, der in dem Video meist neben mir saß. Die beiden sprechen darüber, dass Ibiza für beide Seiten nicht so lief, wie erhofft, und wie sich das gerade biegen ließe. Beim ersten Nachtreffen erklärt der Vertraute Gudenus, es gebe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, die Laune der Russin sei noch immer nicht die beste. »Wie kann man sie wieder gut machen?«, fragt Gudinus. Da hat der Vertraute tatsächlich eine Idee, aber das kommt später. Erst verkündet er die gute Nachricht. Der Deal mit der Kronenzeitung könne immer noch klappen. Sie habe das weiterverfolgt. Es fehlten nur noch 6 Unterschriften. Ansonsten sei es reif. »Wahnsinn«, sagt Gudenus. Der Begriff Wahnsinn trifft es tatsächlich. Allerdings ist der Wahnsinn eher, dass es diese weiteren Treffen gab und die Gespräche über die Krone weitergingen. Dann wird der Vertraute konkret. Bei der russischen Investoren sei vor allem ein Punkt hängen geblieben. Die Sache mit der Strabag und den Staatsaufträgen für die Russin. Diese Sache könne man doch in Gang bringen. Man müsse ihr jetzt eben klar machen, dass Strache und Gudenus ihr nicht ins Gesicht Ja sagen könnten. Aber man müsse ihr etwas anbieten, was nicht ein Ja von eurer Seite ist, aber immerhin etwas, was ein Ja vermuten lassen würde. Johann Gudenus stimmt fortlaufend zu. Ja, sagt er. Ja, ja. Und das ist die Idee. Der Vertraute schlägt vor, die FPÖ solle der Frau ein Zeichen geben, dass die Partei weiterhin an einer Kooperation interessiert sei. Eine Geste des guten Willens. Sein Vorschlag? Die FPÖ solle am Montag nach dem Wiener Treffen, am 4. September 2017, eine Pressemitteilung über die Affären der Strabag auf dem Nachrichtenportal OTS veröffentlichen. Aber offiziell, als Partei. Ja, sagt Gudinus. Ja. Zuvor würde der Vertraute dann der angeblichen Oligarchennichte sagen, wenn das gedruckt wird, kannst du davon ausgehen, dass das ihre Zustimmung ist. Gudenus nickt alles ab, auch den Vorschlag des Vertrauten, dass er, Gudenus, auf seiner Seite schauen solle, ob das gehe. Die beiden vereinbaren ein weiteres Treffen ein paar Tage später. Dazu kommt es auch an einem Donnerstagnachmittag, dem 31. August 2017. Das Thema ist das gleiche. Sie wollen das, was sie auf Ibiza nicht zu Ende gebracht haben, nun wieder angehen. Sie war relativ angepisst, sagt der Vertraute über die angebliche Investoren. Aber jetzt gehe es darum, weiterzumachen. Raus aus der Bunkermentalität. Man müsse ihr Zuversicht geben in der Strabag-Geschichte. Gudenus ist mit allem einverstanden. Nur eines muss er jetzt noch loswerden. Das soll jetzt kein Angriff sein. Ich habe ja ein Grundvertrauen, sagt er. Aber Sie hätten ja noch immer keinen Pass von ihr gesehen und von dir auch nicht. Der Vertraute kontert locker, er habe ihr gesagt, sie solle Ausweise mitnehmen. Vermutlich meint er nach Ibiza. Weil ich erwartet habe, dass etwas kommt. Das kam aber offenbar nicht. Ja, sagt Gudinus. Bin ich deppert. Ja, eh. Bei einem kleinen braunen, für unsere nicht-österreichischen Hörerinnen und Hörer, gemeint ist ein Espresso mit Milch, einigen die beiden sich darauf, dass es dabei bleibt. Der liberale Mäzen und Strabag-Miteigentümer Hans-Peter Haselsteiner soll Gegenstand der inszenierten Pressemitteilung sein. Der Vertraute der Russin stellt eines erneut klar. Die Investition in die Kronenzeitung sei keine normale. Es gehe darum, die FPÖ zu pushen und nachher die besten Freunde zu haben, die man haben kann. Ja, sagt Johann Gudenus. Am 4. September 2017 schickt Johann Gudenus von seiner offiziellen E-Mail-Adresse johann.gudenus@fpoe.at tatsächlich eine E-Mail an den Vertrauten der Russin. In diese E-Mail, die uns vorliegt, ist die versprochene Meldung über Unternehmer Haselsteiner hineinkopiert, samt Link zum OTS-Presseportal. Anmerkung: Auf die Frage nach dieser E-Mail erhalten wir von Gudenus bis Redaktionsschluss keine Antwort. Die Überschrift der Meldung lautet: Auch Haselsteiner soll seine Politnetzwerke offenlegen. Wir finden sie noch im Netz. Sie wurde tatsächlich am 4. September um 14.14 Uhr versandt. Das Kürzel am Ende der Meldung: wer/ca/lts/chaf/ft/an. In einem durchgelesen: Wer zahlt, schafft an. Diese Geschichte veröffentlichen wir am frühen Sonntagabend online. Der zuständige FPÖ-Pressesprecher meldet sich später zu Wort mit der Erklärung, bei der Pressemitteilung habe es sich nicht um einen Auftrag gehandelt. Der Wiener Fraktionsvorsitzende der FPÖ, Walter Rosenkranz, der bis Mai 2019 Clubobmann der FPÖ war, behauptet laut Standard das Gegenteil. Eine Anfrage von uns lässt er unbeantwortet. Johann Gudenus äußert sich nicht dazu. Später an diesem Abend verkündet die FPÖ per Pressemitteilung, dass Johann Gudenus mit sofortiger Wirkung aus der FPÖ austrete. Ebenso wird er sein Nationalratsmandat zurücklegen. An diesem Sonntag erfahren wir, dass SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim Strache und Gudenus inzwischen angezeigt hat. Im Burgenland beruft der sozialdemokratische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil vorgezogene Neuwahlen ein. Er will seiner Koalition mit der FPÖ möglichst bald ein Ende setzen. Um 18.15 Uhr, wir haben die Zeitungsseiten der morgigen Ausgabe gerade zum letzten Mal Korrektur gelesen, postet Strache auf seiner Facebook-Seite für seine hunderttausenden Fans: FPÖ, jetzt erst recht. Dahinter ein Daumen, der nach oben zeigt. Am nächsten Tag eröffnet die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Strache und Gudenus. Das Aktenzeichen lautet 17ST2-19P. Und der Verdacht: Untreue in unterschiedlichen Beteiligungsformen. Anmerkung: Gudenus antwortet bis zum Redaktionsschluss dieses Buches nicht auf eine Anfrage dazu. Strache verlangt die Herausgabe des gesamten Videos, bevor er Fragen beantworten will. Das lehnen wir wegen des Quellenschutzes ab. Kurz Schluss. München, Wien, 27. Mai 2019, 16.14 Uhr. Die zweite Nationalratspräsidentin Doris Buris ruft zur Abstimmung. Es geht um den Antrag betreffend Versagen des Vertrauens gegenüber der Bundesregierung, erklärt sie. Der Plenarsaal des Nationalrats ist voll. FPÖ, SPÖ, ÖVP, NEOS, die Liste Pilz. Es ist der 186. Misstrauensantrag in Österreichs Nachkriegsgeschichte. Die vorherigen 185 sind allesamt gescheitert. Heute geht es um Kanzler Kurz und die Frage, ob die Ibiza-Affäre auch ihn sein Amt kosten wird. Seit 10 Tagen verfolgen wir nun Tag und Nacht, was in unserem Nachbarland passiert. Über österreichische und deutsche Medien, die Nachrichtenagenturen oder Twitter. Wir halten Kontakt zu Politikern in Österreich, zu Journalisten und Freunden. Aber es ist schwer, mit den Ereignissen überhaupt noch Schritt zu halten. Seit Ibiza-Gate befindet sich Österreich im Ausnahmezustand, wird das Magazin Profil die Ereignisse später zusammenfassen. Da sich in diesen Tagen die Ereignisse überschlagen, hier eine Übersicht über die vergangene Woche. Am Montag, 20. Mai 2019, nach dem Wiener Wahnsinnswochenende, wirft Kanzler Kurz den umstrittenen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl aus seinem Kabinett. Kickl war schließlich 2017, zur Zeit des Ibiza-Aufenthalts von Strache und Gudenus, Generalsekretär der FPÖ. Wenn es geheime Kassen gäbe, dann müsse er davon wissen. Und als Innenminister müsse er nun theoretisch gegen sich selbst ermitteln, begründet Kurz den Rausschmiss. Daraufhin kündigt die FPÖ die Koalition auf. Ebenfalls Montag, 20. Mai 2019, meldet sich eine Anwaltskanzlei aus Wien bei uns. Sie vertritt Igor Makarow, jenen Oligarchen, als dessen Nichte sich der Lockvogel ausgegeben hatte. Makarow habe einen Reputationsschaden erlitten, heißt es in dem Schreiben. Die Anwälte ersuchen uns, die Mitschnitte des Treffens auf Ibiza im Juli 2017 sowie der Vorbereitungs- und Folgetreffen herauszugeben, inklusive uns gegebenenfalls vorliegender Korrespondenz. Wir werden diesem Wunsch selbstverständlich nicht nachkommen. Wir werden nicht das Redaktionsgeheimnis verletzen. Warum auch? Jeder hat verstanden, dass der weibliche Lockvogel in Wirklichkeit nicht seine Nichte ist. Am Dienstag, 21. Mai 2019, druckt die Wiener Tageszeitung Die Presse ein Interview mit Johann Gudenus, in dem er erklärt, er habe auf Ibiza neben Alkohol und Energydrinks auch psychotrope Substanzen zu sich genommen. Dies ist ein Oberbegriff für Psychopharmaka, illegale Drogen wie Amphetamine, Ecstasy und Kokain, aber auch einfache Genussmittel wie Alkohol, Tabak und Koffein. Letztere sieht man im Video. Insofern birgt seine Aussage möglicherweise keinerlei Neuigkeit. Womöglich seien ihm sogar K.O.-Tropfen oder Drogen eingeflößt worden, spekuliert Gudenus weiter. Er habe kaum noch Erinnerungen an den Abend. Diese Aussagen könnten, zu Ende gedacht, Wohlmeinende zu der Einsicht führen, dass Gudenus im Grunde nicht verantwortlich ist für all das, was er dort gesagt hat. Wem heimlich Drogen verabreicht werden, den kann man doch nicht dafür verteufeln, dass er Unsinn redet. Allerdings wurden die wichtigsten Themen, die Kronenzeitung und die Strabag, nicht nur auf Ibiza besprochen, sondern auch bei Treffen zwischen Johann Gudenus und dem Begleiter der Russin entweder in den Monaten vor dem Ibiza-Abend, die Idee mit der Kronenzeitung, oder sogar nach dem Beisammensein in der Villa, Strabag und Kronenzeitung. Am Mittwoch, 22. Mai 2019, vereidigt Bundespräsident van der Bellen vier neue Minister. Innenminister Eckart Ratz, Sozialminister Walter Pöltner, Infrastrukturministerin Valerie Hackel und Verteidigungsminister Johann Luif sowie den neuen Vizekanzler Hartwig Löger. Sie sind von Bundeskanzler Kurz vorgeschlagen worden, um die ausgeschiedenen FPÖ-Minister zu ersetzen. Und dann ist am Sonntag, 26. Mai 2019, auch noch Europawahl. Das Wahlergebnis überrascht, zumindest uns. Die FPÖ fällt im Vergleich zu 2014 zwar um 2,5 Prozentpunkte auf 17,2% der abgegebenen Stimmen, die Wahlbeteiligung war allerdings deutlich höher als 2014, weswegen insgesamt fast 100.000 Österreicher und Österreicherinnen mehr für die FPÖ gestimmt haben als noch vor 5 Jahren. Und das nur eine Woche nach dem Bekanntwerden des Videos. Richtige FPÖ-Wähler schrecken Kriminalität und Peinlichkeit nicht ab, schreibt der Standard dazu. Darum haben sie die Partei ja gewählt. Und selbst an diesem 27. Mai, an dem Sebastian Kurz vor der Vertrauensfrage steht, ist das nicht die einzige große Nachricht. Am selben Tag wird auch bekannt, dass der zurückgetretene Heinz-Christian Strache erstaunlich viele Stimmen als Direktkandidat für das EU-Parlament erhalten hat. Strache stand nämlich auch auf dem Stimmzettel zur Wahl. Auf dem 42. und damit letzten Listenplatz der FPÖ zwar nur, aber immerhin. Es sollte eigentlich eine symbolische Geste sein. So war es vor der Ibiza-Affäre gedacht. Danach rief ein Aktivist der rechten identitären Bewegung dazu auf, Strache mit sogenannten Vorzugsstimmen nach oben zu wählen. Der Slogan: Unsere Rache, Hashtag Vote Strache. Und tatsächlich twittert der ORF-Journalist Martin Thür um 14.12 Uhr an diesem Montag, es seien schon 37.448 sogenannte Vorzugsstimmen für Strache gezählt worden. Das sei genug für ein Direktmandat. Wenn das stimmt, könnte Strache ins Europaparlament einziehen. Sein ehemaliger Koalitionspartner Sebastian Kurz versucht indes, in den Tagen vor dem Misstrauensvotum, so werden es die österreichischen Zeitungen später schreiben, bis zuletzt sein Ende als Kanzler abzuwenden. Er lädt die Opposition ins Kanzleramt, wirbt um sie, verspricht die Fortsetzung von Untersuchungsausschüssen, stellt auch eine Expertengruppe in Aussicht. Am Ende kommt er der Opposition nicht weit genug entgegen. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner stellt einen Misstrauensantrag. Jetzt, am späten Montagnachmittag, soll abgestimmt werden. Kurz und seine Minister sitzen auf der Regierungsbank, als die Nationalratsvorsitzende Buris den Antrag verliest. Nun bittet sie um Zeichen. Die SPÖ-Abgeordneten erheben sich, die FPÖ auch, ebenso die Abgeordneten der Liste Pilz. Und so verkündet Nationalratspräsidentin Duris: Der gegenständliche Antrag ist somit angenommen. Damit hat der österreichische Nationalrat der Bundesregierung das Vertrauen entsagt. Sebastian Kurz ist abgewählt. Ein Raunen geht durch den Saal. Zum ersten Mal in 74 Jahren stürzt der Nationalrat einen Kanzler, nach nur 525 Tagen Amtszeit. Kurz, mit 24 Jahren Staatssekretär, mit 27 Außenminister, mit 31 Kanzler, wird mit 32 der jüngste Altkanzler der österreichischen Geschichte. Geeint im Hass habe die Opposition gegen ihn gestimmt, wird er später verbreiten. Nach dem erfolgreichen Misstrauensantrag lesen wir die Nachricht, dass inzwischen die meisten Stimmen der Europawahl in Österreich ausgezählt worden sind und es tatsächlich feststeht. Heinz-Christian Strache wurde von so vielen Österreicherinnen und Österreichern in der Liste nach oben gewählt, dass er als Abgeordneter schon in wenigen Wochen ins EU-Parlament einziehen darf. Wenn er will. Und will er? Noch am Nachmittag wendet sich Strache via Facebook an seine Fans. Diesem großen Vertrauen der Bürger fühle ich mich demokratiepolitisch verpflichtet und werde daher das EU-Mandat annehmen. Strache ist back. Nach nur 9 Tagen. Jagd auf die Fallensteller. München, 31. Mai 2019, Freitag. Unsere Veröffentlichungen sind inzwischen 2 Wochen her und die Ibiza-Affäre hat Österreich noch immer fest im Griff. Der Song der Venga Boys steht auf Platz 1 der österreichischen Charts, 20 Jahre nachdem die Band das Lied herausgebracht hat. Und am Vortag waren die Venga Boys tatsächlich in Wien und traten dort unter freiem Himmel auf. Und wieder sangen Menschenmassen im Wiener Zentrum »Let's go to Ibiza«. Am selben Tag verkündete Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine historische Entscheidung. Österreich bekommt seine erste Bundeskanzlerin. Er beauftragte die bisherige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Brigitte Bierlein, mit der Bildung eines Übergangskabinetts, mit ihr als Kanzlerin. Übrigens im selben Raum, in dem er die ÖVP-FPÖ-Regierung angelobt und später Neuwahlen verkündet hat. An diesem Freitag aber geht bei der Staatsanwaltschaft München I eine E-Mail ein. Sie stammt von einem Anwalt, Heinz-Christian Straches. Es ist eine Anzeige. Sie richtet sich gegen alle Personen, so wird die Staatsanwaltschaft später mitteilen, die für die Herstellung, Verbreitung und Veröffentlichung des sogenannten Ibiza-Videos mitwirkend verantwortlich sind. Auch bei der Staatsanwaltschaft Hamburg geht eine solche Anzeige ein. In Hamburg sitzt der Spiegel Verlag, in München die SZ. Zuvor hat Strache schon in Österreich 3 Personen angezeigt, denen er Täuschung, Urkundenfälschung, Missbrauch von Ton- und Abhörgeräten sowie Verdacht der Datenverarbeitung in Gewinn- und Schädigungsabsicht vorwirft. Auch in seiner Rücktrittsrede hatte er erklärt, die Fallensteller zur Verantwortung ziehen zu wollen. »Ich weiß sehr genau, niemals etwas Gesetzwidriges angeboten oder gemacht zu haben. Und ich werde daher auch alle rechtlichen Schritte unternehmen. Sowohl mit medienrechtlichen als auch mit strafrechtlichen Anzeigen. Und wir haben einige Indizien, auch was mögliche Mittäter betrifft. Um die gegen mich erhobenen Vorwürfe mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln zu entkräften und gleichzeitig diejenigen, die mit wirklich kriminellen Machenschaften gegen mich vorgegangen sind, zu überführen.« Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien. Im Bundeskriminalamt wurde eine Sonderkommission eingerichtet, von den Medien prompt Soko Ibiza genannt. Die Jagd auf die Hintermänner ist amtlich eröffnet. Journalistisch ist sie das längst. In den zurückliegenden 2 Wochen haben ungezählte Medien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz versucht, mehr über die Hintergründe der Affäre herauszufinden. Zum Beispiel, wer das Video erstellt und wer es in Auftrag gegeben hat. Das ist weder verwunderlich noch verwerflich. Die Frage nach den Hintermännern ist ohne jeden Zweifel von öffentlichem Interesse. Nachdem die Veröffentlichung ein derartiges politisches Erdbeben ausgelöst hat, verstehen wir den Ehrgeiz anderer Medien, Details der Affäre ans Licht zu bringen. Durch die Suche nach den Hintermännern verschiebt sich jedoch der Fokus weg vom eigentlichen Skandal. Dass Heinz-Christian Strache auf Ibiza korrupten Avancen nicht widerstanden hat, dass er kaum verhohlen um illegale Parteispenden gebeten hat, dass er die Pressefreiheit angreifen wollte, dass er sich als Amtsträger, schließlich saß er zu Ibiza-Zeiten im Nationalrat, womöglich der Vorteilsannahme, der Untreue oder sogar der Bestechlichkeit schuldig gemacht hat. All das wird nur noch wenig diskutiert. Tatsächlich schreibt ein Autor eines führenden konservativen deutschen Blogs bereits am Tag nach unserer Veröffentlichung, man müsse Straches Verhalten jetzt nicht zum x-ten Mal wiedergeben. Anmerkung: Heinz-Christian Strache hatte bei seinem Rücktritt erklärt, dass es bei ihm keine illegalen und rechtswidrigen Vorgänge gab und gibt. Von den auf Ibiza genannten Personen und Unternehmen habe niemand an die FPÖ oder einen gemeinnützigen Verein gespendet. Der ehemalige Vizekanzler behauptet derweil auf Facebook, er habe auf Ibiza doch nur Gedankenspiele artikuliert und »die Gedanken sind frei und auch die Artikulation solcher Gedankenspiele ist frei und weder verwerflich noch illegal.« Strache macht kein Geheimnis daraus, dass er gedenkt, als Politiker zurückzukehren. Möglicherweise ja schon in wenigen Wochen, als Abgeordneter des Europaparlaments. Er hält sich das jedenfalls offen, auch wenn jener Facebook-Post, in dem er das Mandat annimmt, auffällig schnell wieder verschwindet. In den Tagen nach dem Bekanntwerden des Skandals hat er jedoch erst einmal eine andere Aufgabe für die kommenden Wochen und Monate erklärt. Er will dafür sorgen, dass der politische Anschlag auf ihn aufgeklärt werde. Dieses Narrativ funktioniert für seine Anhänger bestens. An einem Anschlag kann doch nicht der schuld sein, auf den er verübt wird, richtig? Sondern niederträchtige Hintermänner. So viel Raum, wie die Frage nach den Fallenstellern in Zeitungsartikeln einnimmt, beschleicht einen das Gefühl, Strache sei ihnen tatsächlich wehrlos ausgeliefert gewesen. Eine weit entfernte Insel, ein lauer Sommerabend, gutes Essen, viel Alkohol und dann noch eine hübsche Frau? Das kann doch jedem passieren, dass man es mit dem Gesetz, der Korruption und der Pressefreiheit nicht mehr so genau nimmt, oder? Jedenfalls ist die Jagd in vollem Gange und schon bald werden die ersten Ergebnisse präsentiert. Die sind allerdings von Medium zu Medium unterschiedlich. Die Böhmermann-Theorie ist nach dem Dementi seines Arbeitgebers, des ZDF, schnell wieder verworfen. Aber es gibt ja zum Glück noch die Geheimdienste und irgendwie, fabuliert der deutsche Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, irgendwie riecht's nach irgendwas wie einem Geheimdienst. Damit ist sich Schäuble immerhin mit der kremlnahen Zeitung Rossiyskaja Gazeta einig. Die schrieb, hinter der Provokation stünden Geheimdienste, die alles heimlich aufgenommen hätten. Nur meinten Schäuble und die russische Zeitung wahrscheinlich nicht dieselben Dienste. Das kennen wir nun schon von den Panama Papers. Damals wurde sehr schnell erklärt, der amerikanische Geheimdienst CIA habe uns mit den 11,5 Millionen Dokumenten versorgt, um Wladimir Putin zu schaden, dessen innerster Zirkel in den Dokumenten sehr präsent war. Nach etwas Bedenkzeit hieß es dann, wahrscheinlich sei es doch eher der russische Geheimdienst gewesen, der uns munitioniert habe, weil die Panama Papers zwar dem Ruf der Politiker in der westlichen Welt geschadet hätten, aber Putin logischerweise nichts anhaben konnten. Der Mossad wurde selbstverständlich auch ins Spiel gebracht damals. Vermutlich einfach, weil er das immer wird. Dieses Mal kramt der frühere Vizepräsident des Deutschen Bundesnachrichtendienstes BND, Rudolf Adam, den Mossad hervor. Adam wirft in der Zeitschrift Cicero mit derart wirren Schlussfolgerungen und Mutmaßungen um sich, dass uns rückwirkend Angst und Bange wird bei dem Gedanken, dass Adam jahrelang mitverantwortlich für die Sicherheit Deutschlands war. Auch der österreichische Geheimdienst BVT wird immer mal wieder verdächtigt. Mehrere BVT-Beamte sollen laut diesen Spekulationen im selben Flieger nach Ibiza gesessen haben wie Strache. Der BVT soll mindestens von der Falle gewusst haben, wenn er sie nicht selbst gestellt habe. Genau diesem BVT aber, das fordert der ehemalige BND-Präsident August Hanning, sollten wir von der SZ unsere Quellen offenlegen. Aufgrund der Dimension des Falls. Aber nachdem der BVT ja selbst möglicherweise dahinter steckt, wissen wir nicht, ob das überhaupt noch nötig wäre. Scherz beiseite. Dass ein Ex-BND-Chef wie August Hanning so wenig von Pressefreiheit und Redaktionsgeheimnis versteht, dass er allen Ernstes behauptet, einen besonderen Informantenschutz könne es aufgrund der Tragweite der Veröffentlichung eigentlich nicht geben, hinterlässt uns fassungslos. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz löst sich von den Geheimdiensten und bringt, offenbar ohne jeden Beleg, den ehemaligen SPÖ-Berater Thal Silberstein ins Spiel. Er halte es für möglich, dass Silberstein dahinter stecke, sagt Kurz der Bild-Zeitung, und kassiert dafür später vom Handelsgericht Wien eine einstweilige Verfügung, die ihm verbietet, die SPÖ mit der Ibiza-Affäre in Zusammenhang zu bringen. Auch Thal Silberstein wies die Anschuldigung zurück. Kurz wird auch noch den SPÖ-nahen Anwalt Gabriel Lansky öffentlich nennen und behaupten, dessen Kanzlei habe das Video verkauft, woraufhin Lansky dementieren und zunächst ankündigen wird, Kurz zu verklagen. Auf die Klage wird Lansky nach einer Aussprache mit dem Altkanzler allerdings verzichten, nachdem dieser zusagt, den Vorwurf nicht weiter zu wiederholen. Ein weiterer prominenter Anheizer von Spekulationen ist Hans-Georg Maaßen, seines Zeichens Ex-Präsident des deutschen Verfassungsschutzes, der wiederum linke und linksextreme Aktivisten hinter dem Video vermutet. Der russische Oligarch Konstantin Malofejew zieht derweil in Profil einen anderen Bösewicht aus dem Hut, nämlich, wenig überraschend, die USA. Europa werde schon lange nicht mehr von seinen Politikern kontrolliert, sondern von der Besatzungsmacht USA, die selbst vor Erpressung nicht zurückschreckt, um ihrerseits europäische Politiker zu kontrollieren und diese dreckigen Methoden anzuwenden. Vermutet werden außerdem Rivalen aus unterschiedlichen Parteien. Auch über eine Verwicklung eines mit Strache über Kreuz liegenden Unternehmers wird wild spekuliert. Man kann es sich in den Wochen nach unseren Veröffentlichungen noch frei aussuchen, welche der Versionen am besten gefällt. Was die Medien über die angebliche Russin berichten, ist ähnlich vielfältig. Einmal ist sie eine bosnische Agrarwissenschaftsstudentin, die 6.000 bis 7.000 Euro Tagesgage bekommen habe, dann eine litauische Prostituierte, eine russische Schauspielerin oder Sängerin oder eine Berliner Radiomoderatorin. Ebenso abwechselnd bekommt sie Anweisungen über Minikopfhörer oder über jemanden in Wien, der von dort aus Zugriff auf alle Kameras in der Ibiza-Villa habe und sie telefonisch instruiere, sobald sie das Wohnzimmer verlasse. Auch über die operativen Fallensteller sind widersprüchliche Angaben im Umlauf. Die meisten Medien konzentrieren sich auf zwei angebliche Drahtzieher. Laut anderen sind es 4 oder gar 5 Männer, die sich zusammengetan haben. Eine Quelle berichtet sogar von 12 Männern. Auch eine Immobilienmaklerin soll eine Rolle gespielt haben, etliche Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen, noch dazu ein Bodyguard. Ein Mann aus Straches Umfeld soll die Aufgabe gehabt haben, über dessen Frauentyp an die angeblichen Hintermänner zu berichten. Ein Anwalt soll Johann Gudenus Wochen oder Monate vor dem Ibiza-Treffen die Identität der Oligarchennichte per Ausweiskopie bestätigt haben. Was seltsam anmutet, nachdem Gudenus sich einige Wochen nach dem Abend auf Ibiza beim Vertrauten der Russen beschwert, er habe weder ihren noch seinen Pass je gesehen. Der erwähnte Anwalt indes ließ über einen Vertreter erklären, es handle sich um ein zivilgesellschaftlich motiviertes Projekt, bei dem investigativ-journalistische Wege beschritten wurden. Da er in dieser Sache auch mandatiert worden sei, könne er keine weitere Stellungnahme abgeben. Er habe sich jedenfalls nicht strafbar verhalten. In allerlei Artikeln ist zu lesen, die 2 bis 12 Männer hätten, in welcher Kombination auch immer, seit 2017 versucht, das Video für 7-stellige Geldbeträge zu verkaufen. Aber ohne Erfolg. In den Texten werden Gerüchte schnell zu Fakten gemacht. Ein Beispiel: Die Neue Zürcher Zeitung, NZZ, berichtet, es sei eine Tatsache, dass einer der Männer schon 2015 Videomaterial mit Bezug auf Sex und Drogen angeboten habe. Woher die Zeitung das Wissen um diese angebliche Tatsache bezieht, ist dem Text nicht zu entnehmen. Auf Anfrage erklärt der Autor, die Formulierung sei tatsächlich sehr unglücklich geraten und basiere lediglich auf österreichischen Medienberichten, die sich wiederum auf anonyme Quellen berufen. Die Quelle, von der die Behauptung stammt, es seien bis zu 12 Männer nötig gewesen, ist besonders interessant. Der Mann behauptet, er selbst sei der Drahtzieher der Aktion und er wolle die Rechte an den Videoaufnahmen hiermit den österreichischen Finanzbehörden überschreiben. Wir staunen derweil, wie selbst seriöse Medien mit haltlosen Gerüchten jonglieren, wie aus Schilderungen Einzelner ohne weiteres Fakten werden und wie viele Falschinformationen ihren Weg in die Presselandschaft finden. Wir könnten eine Menge richtigstellen, jeden Tag, aber damit würden wir immer auch Hinweise geben, die am Ende unseren Quellen gefährlich werden könnten. Die unterhaltsamste Version, die wir lesen, ist folgende. Das Berliner Zentrum für politische Schönheit, eine Künstlergruppe, habe 7 Sequenzen des Videos für 600.000 Euro in südafrikanischen Krügerrandmünzen gekauft, vermittelt von einer Berliner Kanzlei für Medienrecht. In dieser Kanzlei hätten wir uns das Video sodann ansehen dürfen, aber nur die 7 ausgewählten Sequenzen seien uns übergeben worden. Das ganze Video habe außer den Produzenten niemand in der Hand. Kein Wort davon ist nach unseren Informationen wahr. Das Zentrum für politische Schönheit hat die Geschichte heftig dementiert. Unser Problem ist noch immer dasselbe. Zur Hintergrundgeschichte können wir aus Quellenschutz nichts sagen. Aber für uns können wir sprechen. Weder haben wir in einer Kanzlei in Berlin das Video gesehen, noch haben wir dort irgendwelche Sequenzen bekommen. Und natürlich stimmt es auch nicht, dass wir das Video nicht vollständig zur Verfügung hätten. Während wir diese Sätze schreiben, liegt vor uns ein USB-Stick mit vielen Stunden Videomaterial, aufgenommen aus verschiedenen Perspektiven in einer Villa auf Ibiza. Inzwischen haben wir verstanden, der von uns aufgedeckte eigentliche Skandal mag Straches Verhalten auf Ibiza gewesen sein, die große Sensation aber ist die Frage, wer war es? Wer hat ihn reingelegt? Eine Reihe von Chefredakteuren und Chefredakteurinnen der wichtigsten österreichischen Zeitungen und Zeitschriften werden ein paar Wochen später einen offenen Brief schreiben, in dem sie fordern, man möge sich wieder mehr der eigentlichen Sache widmen. Die Suche nach den Urhebern, so wichtig sie ist, überdeckt die demokratiegefährdenden Aussagen, die das Video dokumentiert. Strache hingegen kurbelt mit seinen Strafanzeigen in Wien, München und Hamburg die Jagd nach den Fallenstellern und auf die Medien an. Bei deutschen und österreichischen Staatsanwaltschaften sind darüber hinaus etliche Anzeigen von Privatpersonen eingegangen. Allein bei der Staatsanwaltschaft München sollten es bis Ende Juni 6 Stück werden. Einige beziehen sich auf das Zugänglichmachen von Bildaufnahmen, die geeignet sind, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden. und das Zugänglichmachen von höchstpersönlichen Bildaufnahmen eine Straftat nach § 201 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Manche Anzeigen richten sich explizit gegen uns beide, andere gegen Kolleginnen und Kollegen der SZ oder gleich gegen die ganze Zeitung, wieder andere gegen Unbekannt. Die Münchner Staatsanwaltschaft jedenfalls nimmt Ermittlungen auf. Sie laufen unter dem Aktenzeichen 115JS150102-19. Es ist ein komisches Gefühl zu wissen, dass die Staatsanwaltschaft in dieser Sache und im Zweifel auch gegen uns ermittelt. Auch wenn uns klar ist, dass sie jedem Verdacht nachgehen muss, ist es seltsam. Normalerweise nimmt die Staatsanwaltschaft Ermittlungen auf gegen Personen, über die wir gerade etwas enthüllt haben. Aber gegen uns? Weil wir etwas aufgedeckt haben? Das ist neu. Die Ermittlungsbehörden müssen prüfen, ob die Ausschnitte aus dem heimlich auf Ibiza aufgenommenen Video nicht hätten gezeigt werden dürfen oder ob das öffentliche Interesse hoch genug war, um sie zu zeigen. Aus unserer Sicht ist die Sache klar. Es gab und gibt ein nachgerade überragendes öffentliches Interesse, das Video zu zeigen. Diese Frage stellen in den Tagen nach unseren Veröffentlichungen sehr viele andere Medien, Leserinnen und Leser, selbsternannte und tatsächliche Rechtsexperten. Durften wir das? Durften SZ und Spiegel ein Video veröffentlichen, das doch offensichtlich heimlich aufgenommen wurde? Oder wie die meisten es formulieren, ein Video, das illegal aufgenommen wurde? Wie wir das sehen, haben wir ja wieder und wieder erklärt. Wenn wir uns nicht sicher gewesen wären, dass wir durften, hätten wir es nicht getan. So gut wie alle Experten und Medien, auch solche, die uns traditionell weniger gewogen sind, schließen sich unserer Sicht an. Unter der Überschrift »Das Video musste gezeigt werden« formuliert der Berliner Tagesspiegel es so. Spiegel und Süddeutsche Zeitung seien ihrem Anspruch gerecht geworden, die Mächtigen zu kontrollieren und das Transparenzgebot in einem derart gravierenden Fall über das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen zu stellen. Die ARD-Rechtsredaktion kommt zu dem Schluss, dass es in diesem Fall nicht nur ein erhebliches, sondern überragendes Interesse der Öffentlichkeit an Information und Berichterstattung gab. Sogar die NZZ, die unsere Recherchen seit Jahren eher kritisch begleitet, sieht ein öffentliches Interesse schon allein wegen der politisch und medienpolitisch unhaltbaren Aussagen gegeben. Die FAZ geht sogar noch einen Schritt weiter. Selbst wenn der Fall beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof lande, bestehe kein Zweifel, dass die Richter im Sinne der Pressefreiheit entscheiden würden, also für uns. Auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber erklärt, wir hätten uns korrekt verhalten. Dies war erkennbar kein privates Gespräch mehr. Die Welt zitiert den Staats- und Medienrechtler Christoph Degenhardt mit den Worten, er sehe die Veröffentlichung des Videos als zulässig an. Und der Deutsche Journalistenverband kommentiert, niemand, nicht mal Straches glühendste Anhänger, könnten ernsthaft das überragende öffentliche Interesse an dem Video bestreiten. Weit gefehlt. Es ist kein geringerer als Ex-BND-Chef August Hanning, der juristische Probleme auf Spiegel und die Süddeutsche Zeitung zukommen sieht. Die Veröffentlichung solcher Bild- und Tonaufnahmen sei nach deutschem Recht sehr problematisch. Das könnte also noch Folgen haben. Auch das Gros der Zuschriften, die wir erhalten, ist äußerst positiv. Es ergießt sich sogar eine regelrechte Flut von Danke-Danke-E-Mails über uns. Einige besonders nette Leserinnen und Leser lassen uns sogar Pakete mit Verpflegung zukommen, einen Turm mit Manna-Waffeln etwa. Zum Runterkommen steht auf einem anderen Paket, das wir in die Redaktion geschickt bekommen. Der Inhalt sagt eher, zum Weitermachen. Es ist eine Palette Red Bull. Aber wer sich mit dem rechten Rand anlegt, muss sich auf vieles gefasst machen. Unseren Spiegelkollegen Martin Knobbe zum Beispiel erreicht in diesen Tagen ein Brief mit einer Todesdrohung. Der Absender fordert Martin auf, sich bei Gudenus und Strache öffentlich zu entschuldigen und seine Quellen offenzulegen. Andernfalls würde Martin umgebracht. Eine Kugel zwischen die Hörner. Das ist genau das, was so ein Verräter an seinem eigenen Volk verdient hat. Unterzeichnet ist das Schreiben von einer Natsoz.Bewegung 3.0. Ermittler stufen das Schreiben aber nicht als ernstzunehmende Drohung ein. Auch wir bekommen seit der Veröffentlichung persönliche Nachrichten über Twitter oder per E-Mail, die direkter nicht sein könnten. »Geh doch scheißen, du hässlicher, dummer Jude«, schreibt uns jemand. »Du hast das Verräterische in den Genen. Du bist ein pädophiles, dummes Judenarschloch. Viel Spaß beim Suchen, denn ich habe deinen Account gehackt, du Cretin. Einfacher macht es eine Frau aus Linz. Ihre Mail hat keinen echten Text, nur einen längeren Betreff. Er lautet: Sie sind das größte Arschloch, das ich kenne, und noch dazu das feigste. Herzliche Grüße aus Österreich. Diese E-Mail leiten wir auch an Florian Klenk weiter. Er wird ja mitgemeint sein, denken wir uns. Florian sieht, dass die Mail von einem beruflichen Mail-Account aus verfasst wurde und bietet der Schreiberin an, den Leserbrief samt Absender zu drucken. Oder ob sie sich bei der Süddeutschen Zeitung entschuldigen wolle? Sie will. Wenige Tage später kommt ein Entschuldigungspaket aus Linz in München an. Noch mehr Süßigkeiten. Auch privat, auf Partys, Grillabenden und Familienfesten, werden wir in diesen Tagen unaufhörlich auf das Strache-Video angesprochen. Selbst von Menschen, die normalerweise nicht über unseren Job oder Politik mit uns reden. Sehr viele wollen wissen, ob Strache auf dem Video beim Koksen zu sehen ist. Nein, ist er nicht. Ob da auch Sex war? Nein, nein, nein. Und ob wir für das Video bezahlt haben? Nein. Außerdem sehr oft gefragt, ob Jan Böhmermann die Falle gestellt hat. Nein. Und warum wir das nicht öffentlich sagen? Weil das nicht war. Eine andere Frage, die wir sehr häufig hören, vor allem in konservativen Medien, aber auch anderswo, lautet: Wie könnt ihr diese illegale, hinterlistige Falle gutheißen? Die Antwort ist: Wir heißen sie nicht grundsätzlich gut. Selbstverständlich wollen wir nicht in einer Welt leben, in der man bei jeder privaten Unterhaltung fürchten muss, aufgenommen zu werden. Die Unterhaltung auf Ibiza war aber nicht privat. Der Chef einer österreichischen Partei traf sich mit einer Russin, um über Wahlkampfhilfe und entsprechende Gegenleistungen zu sprechen. Außerdem, laut Artikel 197 des spanischen Strafgesetzbuches sind heimliche Aufnahmen zur Enthüllung von Geheimnissen zwar strafbar, jedoch muss dies mit dem Recht auf freie Übermittlung wahrheitsgemäßer Informationen abgewogen werden. Und genau das dürfte in diesem Fall entscheidend sein. Das Video zeigt zwei Politiker, die sich über das Begehen einer möglichen Handlung äußern, die in direktem Zusammenhang mit der Ausübung ihrer öffentlichen Aufgaben steht und möglicherweise als eine Straftat, Korruption, einzustufen ist, schreibt die deutsch-spanische Anwaltskanzlei Balda in einer Stellungnahme für den NDR. Man sei deshalb der Ansicht, dass kein Verstoß gegen das Recht auf Schutz der Persönlichkeit einer Person vor Eingriffen in ihren Lebens- und Freiheitsbereich gegeben ist. Aber hinterlistig war die Falle natürlich schon, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch wenn sich Strache entblößt habe und zu Recht gehen müsse, sagen manche Kommentatoren, heilige der Zweck jedoch nicht jedes Mittel. Und wollten wir wirklich so miteinander umgehen, dass jeder in jedem Moment, selbst im Urlaub, damit rechnen muss, gefilmt zu werden? Werde das jetzt der neue Standard? Das seien doch Methoden, die man vom russischen Geheimdienst kenne. So argumentiert neben den konservativen Kommentatoren von Welt und weiteren rechts davon positionierten Medien zu unserer Überraschung auf Twitter auch Stefan Brink, Landesdatenschutzbeauftragter Baden-Württembergs. Wenn wir politische Gegner hintergehen, ihre Privatsphäre verletzen und sogar kriminelles Unrecht begehen, schaden wir letzten Endes unserer politischen Kultur und damit uns allen, schreibt er und fügt hinzu, adressiert an SZ und Spiegel, kein Ruhmesblatt. Allerdings haben weder wir beide als Reporter noch wir im Sinne der Allgemeinheit irgendetwas davon getan. Die veröffentlichenden Journalisten haben verantwortungsvoll agiert, sagt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz Ulrich Kelber der Bild-Zeitung. Das Gespräch in der Villa sei von öffentlichem Interesse. Jeder Politiker, der Anstand besitzt, wäre zu diesem Treffen mit der Oligarchennichte nicht erschienen. Und er hätte sich nicht hingesetzt und wäre sitzen geblieben. Heinz-Christian Strache hat sich gesetzt und er blieb sitzen. Ermittlungsanordnung. München, Wien, 5. Juni 2019. An diesem Mittwoch trifft sich in Wien die neue österreichische Regierung zum ersten Mal zum Ministerrat. Für die nicht österreichischen Hörerinnen und Hörer: In anderen Ländern nennt man das, etwas weniger elegant, Kabinettssitzung. Angeführt wird die neue Regierung von der bisherigen Präsidentin des österreichischen Verfassungsgerichtshofs, der parteilosen Brigitte Bierlein. Die neue Kanzlerin soll Post-Ibiza-Österreich regieren, bis es Neuwahlen gibt. Zum ersten Mal wird die Republik Österreich von einer Frau geführt. Zum ersten Mal regiert ein Expertenkabinett aus Richtern, Diplomaten und Beamten, paritätisch besetzt. 6 Männer und 6 Frauen. Den Übergang von einer Dilettantokratie zu einer Expertokratie nennt es der Standard. Habemus Bierlein, schreibt der Falter. Derweil wird die Ibiza-Affäre Stück für Stück, Aussage um Aussage, auch juristisch aufgearbeitet. Sogar die Einberufung eines Untersuchungsausschusses steht im Raum. Es wird, so hören wir, auch überprüft, ob bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen seit dem Eintritt der FPÖ in die Regierung alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA ermittelt längst wegen des Verdachts der Untreue in unterschiedlichen Beteiligungsformen gegen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus. Die Frage ist nun, ob Strache und Gudenus mehr droht, etwa ein Verfahren wegen Korruption? Immerhin forderte Strache einen Vorteil von der Russin, nämlich Unterstützung im Wahlkampf, und stellte dafür Gegenleistungen in Aussicht. Die meisten Strafrechtler winken schnell ab. Die Tat sei ja noch nicht einmal im Versuchsstadium gewesen. Andreas Scheil, Professor für Wirtschaftsstrafrecht an der Uni Innsbruck, sieht das ganz anders. Und man kann ihm in einem YouTube-Video wunderbar dabei zuhören, wie er den Fall auffächert. Er sieht Strache und Gudenus, die beide im Sommer 2017 Amtsträger waren, für den Vorwurf der Vorteilsannahme keineswegs aus dem Schneider. Zur Vorteilsannahme zählen ihm zufolge das Fordern eines Vorteils, die Annahme eines Vorteils und das Versprechenlassen eines Vorteils, und es genüge, der bloße Vorsatz, im Zeitpunkt der Tathandlung sich in Zukunft bei einer Amtstätigkeit für diesen Vorteil beeinflussen zu lassen. Dass es dann dazu nicht kommt, sei völlig irrelevant, sagt Scheil, solange dieser Vorsatz bestanden habe. Der Innsbrucker Professor hat ein ziemlich gutes Beispiel. Der Fall Ernst Strasser. Der ehemalige Innenminister, ÖVP, wurde vor einigen Jahren wegen Bestechlichkeit verurteilt, ohne dass die Bestechung vollendet worden wäre. Es reichte aus, dass Strasser sie eingefordert hatte. Dass Strasser dies tat, ist unbestritten. Er wurde von englischen Journalisten, die sich als Lobbyisten getarnt hatten, dabei heimlich gefilmt. Auch der Fall Strasser war eine Falle. Das Fordern vollendet schon das Delikt, ohne dass ein Cent fließen müsse, erklärt Scheil. Es wird, so hören wir, auch überprüft, ob bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen alles mit rechten Dingen zugegangen ist, seitdem die FPÖ in die Regierung eingetreten ist. Gudenus hat mit seinem Rücktritt als Nationalrat seine parlamentarische Immunität verloren. Zusätzlich hat die Staatsanwaltschaft auch eine ältere Ermittlung wieder aufgenommen. Es geht um das sogenannte Ali-Video, einen Zeichentrick-Clip, den die FPÖ Ende 2018 auf FPÖ-TV veröffentlicht hat und den Gudenus auf Facebook geteilt hat. Darin ist ein fez-tragender Bürger zu sehen, der Ali genannt wird und der beim Arzt die Versicherungskarte seines Cousins Mustafa zeigt, um sich Leistungen zu erschleichen. Fremdenfeindliche Propaganda wie aus dem Lehrbuch. Pech gehabt, Ali. Es heißt nun Sozialmissbrauch ade, kommentiert eine Stimme aus dem Off, als Ali auffliegt. Die liberale Partei der Neos hatte sich deswegen an die Behörden gewandt. Nun wird wegen des Verdachts der Verhetzung, was in Deutschland der Volksverhetzung entspricht, ermittelt. Zudem ging bei der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre eine anonyme Anzeige ein. Sie betrifft Novomatic und die Casinos Austria. Mehr erfahren wir zunächst nicht. Zur gleichen Zeit kommen immer neue Details zur FPÖ und ihren möglichen Tarnvereinen heraus. Der ORF berichtet von einem Unternehmer, der von Strache und dem damaligen Generalsekretär Herbert Kickel gebeten worden sein soll, an Austria in Motion zu spenden, dies dann jedoch nicht getan habe. Diesen Verein hatten wir früh im Verdacht, seit der Falter-Kollege Josef Redl uns darauf gestoßen hatte. Es war aber nicht mehr als ein Verdacht, nun also ein weiteres Indiz. Herbert Kickel erklärt uns dazu auf Anfrage, dass ihm eine solche Unterhaltung nicht erinnerlich sei. Heinz-Christian Strache antwortet auf eine Anfrage für dieses Buch bis Redaktionsschluss nicht. Als wir den Vorsitzenden des Vereins endlich ans Telefon bekommen, sagt er uns, es habe nie die Intention gegeben, den Verein als Vorfeldorganisation irgendeiner Partei zu nutzen. Es sei kein Geld an die FPÖ weitergeleitet worden. Der Verein habe auch kein Geld von jenen bekannten österreichischen Unternehmern bekommen, die Strache im Video genannt hat. Anmerkung: Eine erneute Anfrage für dieses Buch ließ der Vorsitzende von Austria in Motion unbeantwortet. Dem Magazin Profil wiederum erzählte ein Wiener Manager, dass er im Sommer 2017, also zur Zeit des Ibiza-Treffens, auf Vermittlung von Gudenus mehrere tausend Euro an einen Verein namens Wirtschaft für Österreich gespendet habe. Vorsitzender des Vereins war bis Sommer 2017 Markus Czank, jener Rechtsanwalt und FPÖler, der uns schon bei Austria in Motion untergekommen war. Wir haben ihm zahlreiche Fragen dazu geschickt. Bis zum Redaktionsschluss dieses Buches ließ er sie allerdings unbeantwortet. Auch der aktuelle Vereinsvorsitzende antwortete nicht auf unsere Anfrage. Aber Profil ist noch auf drei weitere Vereine gestoßen. Sie heißen Wir für HC Strache, Parteiunabhängiges Personenkomitee, Reformen Zukunft Österreich und Patria Austria, Verein zur Förderung des österreichischen Kultur- und Brauchtums. Wir für HC Strache und Reformen Zukunft Österreich wurden nur wenige Tage nach der Veröffentlichung in Profil aufgelöst. In beiden saß Markus Czank im Vorstand. Insgesamt sollen die Vereine Spenden von mehr als 600.000 Euro bekommen haben. Auch dazu äußerte sich Czank auf unsere Anfrage nicht. Gegenüber Profil dementierte Czank, dass unter seiner Verantwortung Spenden an Parteien stattgefunden hätten. Der Vorsitzende von Patria Austria ließ unsere Anfrage bis zum Redaktionsschluss dieses Buches unbeantwortet. Fünf Vereine also, mit FPÖ-Mitgliedern und Unterstützern im Vorstand, mit fast wortgleichen Vereinszielen. Alle fünf waren bis zur Ibiza-Affäre nie nennenswert öffentlich in Erscheinung getreten. Dennoch sollen Gudenus, Strache und Kickel zu Spenden angeregt haben. Das sind auffällig viele Zufälle. Gegen Czank ermittelt, wie gegen Strache und Gudenus, die Korruptionsstaatsanwaltschaft, so erfahren wir in diesen Tagen. Am 13. Juni 2019 hebt das Parlament deswegen seine Immunität auf. In einer Stellungnahme gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA wies Czank den Vorwurf der illegalen Parteienfinanzierung zurück. Eine Anfrage von uns ließ er unbeantwortet. Die FPÖ schreibt uns derweil per E-Mail, dass Austrian Motion, Wirtschaft für Österreich, Patria Austria und Reformen Zukunft Österreich parteiunabhängig seien. Auch der Verein Wir für HC Strache habe nichts mit der FPÖ zu tun. Unabhängige Wirtschaftsprüfer hätten den Vereinen bestätigt, dass die FPÖ weder direkt noch indirekt Geld oder geldwerte Vorteile von einem oder mehreren dieser Vereine erhalten hat. Welche Wirtschaftsprüfer dies seien, ließ ein FPÖ-Sprecher offen. Ebenso die Frage, ob der Partei die angeblichen Berichte überhaupt vorliegen. Die Vorsitzenden der Vereine lassen unsere Anfrage bis zum Redaktionsschluss dieses Buches unbeantwortet. Auch Österreichs Parlament beschäftigt sich mit Parteispenden. An den letzten beiden Sitzungstagen vor der Sommerpause werden strengere Regeln für die Parteienfinanzierung beschlossen. Die SPÖ, die Liste Jetzt um den ehemaligen grünen Abgeordneten Peter Pilz und ausgerechnet die FPÖ stimmen für eine Begrenzung. Künftig soll niemand mehr als 7.500 Euro pro Jahr an eine Partei spenden dürfen. Außerdem soll künftig jede Spende über 2.500 Euro statt bisher 51.000 Euro öffentlich gemacht werden. Spenden von Ausländern und damit auch von russischen Oligarchennichten sind künftig verboten. Der Rechnungshof aber, der dies überprüfen soll, bekommt keine neuen Befugnisse. Weiterhin droht Parteien nicht einmal eine nennenswerte Strafe, wenn sie keinen Rechenschaftsbericht abgeben. Und für Vereine wird es auch künftig keine strengeren Transparenzpflichten geben. Der von Strache auf Ibiza skizzierte Weg, Spenden über Vereine an Parteien zu schleusen, bleibt also weiterhin offen. Während wir das Staunen zur Kenntnis nehmen, meldet sich Florian Klenk bei uns. Ihm hat jemand ein internes und streng vertrauliches Dokument zugespielt, das dafür sorgen wird, dass man in Österreich noch länger die Frage der illegalen Spender diskutieren wird. In dem als Ermittlungsanordnung betitelten Schreiben der Grazer Außenstelle der Korruptionsstaatsanwaltschaft lesen wir, dass die Behörde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat. Und zwar neben Strache und Gudenus, wegen Untreue, auch gegen Verantwortliche der Firma Novomatic, der Glock GmbH und René Benkos Signa Holding. Es geht um den Verdacht der Untreue im Zusammenhang mit Parteispenden und konkret um die Frage, ob sich die Verantwortlichen der Firmen durch undeklarierte Parteispenden an parteinahe Vereine strafbar gemacht haben könnten, weil sie möglicherweise Leistungen ohne konkrete Gegenleistung erbracht haben. Tatsächlich hat Strache auf Ibiza behauptet, Glock habe an die FPÖ gespendet oder es zumindest in Aussicht gestellt. René Benko spende an die FPÖ und die ÖVP und Novomatic gleich an alle drei großen Parteien, die ÖVP, die SPÖ und die FPÖ. Das sei pragmatisch, erklärte Strache auf Ibiza. Seine Aussagen zu angeblichen FPÖ-Spendern nannte er nach Bekanntwerden einen Ausdruck schlichter Prahlerei und zog sie zurück. Tatsächlich ermittelt die Staatsanwaltschaft dem uns vorliegenden Schreiben zufolge nicht mehr nur im FPÖ-Umfeld wegen womöglich verdeckter Spenden, sondern untersucht auch, ob es geheime Spenden an die ÖVP und die SPÖ gab. Schon nach einigen Tagen Ermittlungen kommt das Bundeskriminalamt auf 13 Vereine, die in Frage kommen könnten, heißt es Ende Juni in einem internen Bericht, aus dem das Rechercheportal Addendum zitiert. 5 der genannten Vereine gelten als ÖVP-nah, 2 als SPÖ-nah und 7 werden der FPÖ zugeschrieben. Es handelt sich um Austria in Motion, Wirtschaft für Österreich, Patria Austria, Wir für HC Strache, Reformen Zukunft Österreich sowie das Institut für Sicherheitspolitik, dessen Vorsitzender ist Markus Czank. Anmerkung: ÖVP, FPÖ und SPÖ bestreiten, derartige Spenden erhalten zu haben. Ebenso erklärten René Benko und Novomatic, nicht an die ÖVP bzw. die FPÖ und die SPÖ gespendet zu haben. Aus der Ibiza-Affäre ist damit endgültig auch eine Spendenaffäre geworden. Und wenn die Ermittler jetzt anfangen, die Konten von allen Vereinen anzuschauen, bei denen Politiker das Sagen haben oder die irgendwie als parteinah gelten, dann ist das ein sehr, sehr großes Fass, das sie aufgemacht haben. Dann sprechen wir nicht von wochenlangen, sondern eher von monatelang, wenn nicht jahrelangen Ermittlungen. Epilog. München, Sommer 2019. Wir tauchen in diesen Tagen immer wieder ein in eine Parallelwelt. Dort haben sich dunkle Mächte, die Opposition, womöglich gar Geheimdienste verschworen. Sie haben einen braven, aufrichtigen in eine Falle gelockt, seinen Freund und ihn mit Alkohol oder Drogen betäubt, mit einer attraktiven Frau die Sinne vernebelt und zu allerlei Fantastereien verlockt. Gewiss, ihn, den braven, aufrichtigen, den Familienvater und Tierfreund, treffe eine gewisse Mitschuld, aber in der Hauptsache eben nicht. Feinde unserer demokratischen Grundordnung hätten ein politisches Attentat verübt. Die Überlegung, wie man Spenden am Rechnungshof vorbeischleusen kann, wie man die Pressefreiheit beschneidet und Staatsaufträge nach Gusto vergibt, ja mei, alles nur Gedankenspiele. Diese Parallelwelt ist Straches Facebook-Account. Seit mittlerweile 10 Jahren ist Strache in dem sozialen Netzwerk aktiv. Fast 800.000 Menschen folgen ihm dort. Ähnlich viele Menschen lesen regelmäßig die Posts anderer extrem rechter europäischer Politiker und Politikerinnen, etwa des italienischen Innenministers Matteo Salvini, der französischen Frontfrau der Rechten Marine Le Pen oder des deutschen AfD-Spitzenmanns Jörg Meuthen. Auf Facebook können sich die Rechtspopulisten direkt an ihre Anhänger wenden, ohne Filter, ohne Journalisten, ohne lästige Nachfragen. Straches Account gehört zwar streng genommen der FPÖ und nach seinem Rücktritt entspinnt sich ein bizarrer Streit, ob Strache seine Seite nun weiterhin benutzen dürfe oder nicht. Am Ende einigt man sich darauf, er darf. Und auf seiner Facebook-Seite wettert er in diesen Tagen auch, dass es eine Falschmeldung sei, dass er SZ und Spiegel angezeigt habe. In Wahrheit habe er Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Dass er selbst diese Falschmeldung dort genau so noch 6 Tage zuvor verbreitet hat? Ja, mei. Im Juni schrieb Strache auf Facebook, die Schmutzkübeln fliegen zurzeit sehr tief, und bezieht sich auf einen Artikel, der seit dem Vortag auf der Homepage des Falter zu lesen ist. Strache, so ist daran zu lesen, habe als FPÖ-Funktionär 1990 eine Postkarte verschickt. Der Nazi-Ritter-Kreuzträger Robert Colli habe seine Pflicht getan, ist darauf zu lesen. Unterzeichnet hat sie Strache mit Heil Deutschland. Adressiert war sie an eine Adresse in Deutsch-Österreich. Außerdem zeigt der Falter ein Foto, das Strache vor einer Karte von Nazi-Deutschland in den Grenzen von 1939 zeigt. Sie wird von einem neonazistischen Verlag vertrieben. Nichts Verwerfliches, findet Strache daran auf Facebook. So geht es schon seit Jahren. Straches Wehrsportübungen, harmlose Paintball-Spiele. Das Foto, das ihn mit drei abgespreizten Fingern an der rechten Hand zeigt, ganz so wie beim neonazistischen Kühnengruß, ein Gruß der Südtiroler Freiheitskämpfer. Ach nein, doch nicht. Er habe wohl drei Bier bestellt. Egal. Nichts mit Nazis jedenfalls. Und jetzt die Landkarte mit den Grenzen des Deutschen Reichs im Jahr 1939? Deutsche Sprachinseln, Sprach- und Siedlungsgebiete vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Das ist Straches Welt. Eine Welt in einer Blase. Von dem, was draußen vor sich geht, dringt nur wenig hinein. Kein Wort beispielsweise zum Bericht der Kronenzeitung, dass Ex-Kanzler Christian Kern ihn wegen Verleumdung verklagen wolle, wegen einer Behauptung, die Strache in der Villa vorgetragen habe. Strache habe einen Informanten, der Fotos von Kern mit minderjährigen Schwarzen in Kapstadt schicken könne. Weder die SZ noch der Spiegel haben diese Behauptung Straches zunächst veröffentlicht. Wir ignorieren grundsätzlich unbestätigte Gerüchte, und das gilt doppelt und dreifach, wenn diese Gerüchte sich um die geschützte Privatsphäre von Politikern ranken. Straches Anschuldigung wurde öffentlich, weil ein Twitter-Nutzer unter dem Account @kurzschluss14 den circa 20-sekündigen Ausschnitt aus dem Ibiza-Video online stellte, in dem Strache die Gerüchte über Kern verbreitet. Innerhalb kurzer Zeit wurde er hunderte Male geteilt. Wer hinter dem Account steckt, geht aus dem Twitter-Profil nicht hervor. Aber es ist offensichtlich jemand, dem mindestens dieser Ausschnitt des Videos vorliegt. In der Kronenzeitung lesen wir nun, dass der Ex-Kanzler Kern sich diese völlig abstruse und substanzlose Anschuldigung freilich nicht bieten lasse. Christian Kern sagt uns später am Telefon, nicht nur die Vorwürfe seien erfunden, er sei auch noch nie in seinem Leben in Südafrika gewesen. Strache habe sich aber geweigert, die Aussage öffentlich zu widerrufen. Deshalb habe er Strache auf Schadensersatz und Unterlassung am Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen verklagt. Das Gericht bestätigt uns in diesen Tagen den Eingang der Klage. Auf Straches Facebook-Seite findet sich dazu, wenig überraschend, kein Wort. Dagegen schreibt er lange Beiträge über die angeblichen Hintermänner. Er verbreitet Artikel, in denen über die Verwicklung des österreichischen Geheimdienstes BVT spekuliert wird. Jeden Tag, so behauptet Strache, würden nun neue Informationen über die kriminelle Videoaktion, die Täter, Hintermänner, Auftraggeber und möglichen politischen Verstrickungen zum Vorschein kommen. Zu den Ermittlungen gegen ihn selbst und seinen Kompagnon Gudenus findet sich hingegen erwartungsgemäß wenig. Nur so viel, er habe davon Kenntnis und er begrüße sie im Sinne einer im Interesse der Öffentlichkeit liegenden vollständigen Aufklärung der erhobenen Vorwürfe. Dabei sind die Geschehnisse auf und um Ibiza längst, was die Buwok-Affäre, die Eurofighter-Affäre, die Hypo-Alpe-Adria-Affäre, die Novomatic-Affäre für seinen einstigen politischen Ziehvater Jörg Haider waren. Ein Schatten und Makel, der wohl für immer mit seinem Namen verbunden sein wird. Lieber postet Heinz-Christian Strache Fotos mit Hund, mit Kind, zu seinem 50. Geburtstag, zum Vatertag und mit seiner Frau Philippa. Die hat ihm angeblich längst verziehen. Er hat sich bei mir entschuldigt, sagt Philippa Strache der Bunten. Natürlich schämt er sich, aber jetzt, da die illegalen Aufnahmen auf dem Markt sind, versucht er gar nicht erst so zu tun, als habe es diesen Abend nicht gegeben. Dieses Verhalten schätze sie an ihm. Ich bin stolz auf ihn, eigentlich mehr denn je. Das Erstellen des Videos habe, so stellt es Philippa Strache in den Raum, 2 Millionen Euro gekostet. Da hat sich jemand richtig viel Mühe gemacht, nicht nur meinem Mann, sondern dem ganzen Land zu schaden. Wie sie auf die Summe komme, verrät sie in dem Interview nicht. Eine entsprechende Anfrage von uns lässt sie unbeantwortet. Die Geschehnisse machten ihren Mann jedenfalls nur reifer und stärker. Sie stehe das mit ihm zusammen durch. Wir sind, wenn Sie so wollen, eine kleine Familienarmee. Und das Strache-Regiment ist auf dem Vormarsch. Es vergeht kein Tag ohne neuen Tweet, neues Facebook-Video oder Interview. Philippa Strache, Ex-Moderatorin, Ex-Model und FPÖ-Tierschutzbeauftragte, rückt immer mehr in den Vordergrund. Während Strache auf Facebook seine 800.000 Anhänger bespielt, kümmert sich Philippa um den Rest. In der Bunten, im Internet-TV oe24.tv, RTL oder auf dem Privatsender Puls 4 wiederholt sie die Worte Täter, Falle und Alkohol wieder und wieder. Mit Täter meint sie natürlich nicht Strache und dessen Freund Gudenus, sondern andere. Ihr Mann jedenfalls sei wie ein Opferlamm zur Schlachtbank geführt worden. Jeder Tag kostet ihn irrsinnig viel Kraft, um kämpferisch zu wirken, erzählt sie der Kronenzeitung über ihren Mann. Für mich ist das sehr bewundernswert. Der Kommunikationsfachmann Walter Oetsch erklärt dem Falter, die Masche der charismatischen Ehefrau sei nicht unbedacht gewählt. Es handle sich um den Versuch, den durch das Ibiza-Video ausgelösten Schock durch eine sich extrem menschlich gebende Philippa Strache verschwinden zu lassen. Und tatsächlich berichten etliche Medien über ihre Einschätzung zur Kleidungswahl ihres Mannes auf Ibiza. Ich glaube, in einem Jahr können wir schon darüber lachen. Über die Frage, ob Tränen geflossen sind? Ja, natürlich. Es ist uns beiden sehr schlecht gegangen. Und über die Gerüchte, sie sei nach dem Bekanntwerden der Ibiza-Affäre enttäuscht, aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, was sie dementiert. Ich wäre keine gute Ehefrau, würde ich ihn gerade jetzt alleine lassen. Hier zeige sich ein klatschsüchtiger Kult der Irrelevanz, beklagte der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen in Profil. Ein nach eigener Aussage betrunkener Vizekanzler ist bereit, die Interessen des Landes an eine hübsche Oligarchennichte zu verschachern, die sich als Lockvogel entpuppt. Und man hat nichts Besseres zu tun, als zu recherchieren, ob die Gattin verstimmt ist. Als nächste Runde im Investigativ-Klamauk-Spiel empfehle er: Hat Heinz-Christian Strache Kaninchen oder einen supersüßen Welpen? Und kommt er in dieser für ihn so schweren Zeit seiner Fütterpflicht nach? Schlagzeilenvorschlag: Wie geht's den Hasen? Und was macht Hundi? Kurz darauf wird bekannt, dass Philippa Strache auf dem 3. Platz der Wiener Landesliste für die Nationalratswahl im September kandidieren werde. Der 3. Platz, das heißt faktisch schon jetzt, gewählt. Wenig später meldet sich Strache auf seinem Facebook-Account zu Wort, auf dem Kanal, auf dem er erklärt hatte, das EU-Mandat anzunehmen. Dieser Post war allerdings bald wieder verschwunden. Jetzt veröffentlicht er ein neues Video, Strache im Garten, in Hemd und Sakko. Meine Frau Philippa ist eine enorme, unentbehrliche Kraft an meiner Seite, zusammen mit meinen Kindern und der Familie. Es bedeute ihm sehr viel, dass ihn Zehntausende Österreicher und Österreicherinnen ins EU-Parlament gewählt hätten. Dennoch habe er sich entschieden, das Europäische Unionsmandat nicht anzunehmen. Strache bleibt also in Wien. Sein Ziel aber sei seine Rückkehr stärker als zuvor. Auf mich könnt ihr euch verlassen. Es klingt wie eine Drohung. Dank. Zuallererst möchten wir uns bei unserer Quelle bedanken. Mit ihrer Entscheidung, das Video uns, der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel zu überlassen, ist sie ein großes Risiko eingegangen, persönlich wie juristisch. Wir können ihr dafür nicht genug danken. Die Gesellschaft kann ihr dafür nicht genug danken. Ganz besonders möchten wir unserer SZ-Kollegin Leila Al-Serouri, unserem SZ-Kollegen Oliver Dasgupta sowie dem SZ-Österreich-Korrespondenten Peter Münch danken. Sie haben mit ihrem Fachwissen und ihrem Einsatz die Veröffentlichung des Ibiza-Videos überhaupt erst möglich gemacht. Fast 2 Wochen saßen wir in unserem stickigen Kammerl aufeinander und haben Almdudler und Red Bull trinkend, Mannerschnitten und Pizza essend viele Stunden Video angeschaut, Audiodateien abgehört, alles transkribiert und über die Übersetzung von allerlei österreichischen Begriffen diskutiert. Vieles, was wir in diesen Wochen gelernt haben, ist in dieses Buch eingeflossen. Vor allem aber hat es einen Mordspaß gemacht. Danke. Ihr seid super. Wir möchten generell der Süddeutschen Zeitung danken, unserer Herzenszeitung. Ohne die großartige Redaktion und ohne die Unterstützung der Chefredaktion wären weder die Berichterstattung über die Ibiza-Affäre noch dieses Buch möglich gewesen. Wolfgang Krach hat die Recherche von Anfang an unterstützt und gefördert. So unwahrscheinlich es auch erschien, dass es jemals zu einer Veröffentlichung kommen könnte. Dieses Gefühl, dass die Chefredaktion uns unbedingt vertraut und an unsere Arbeit glaubt, können wir allen Investigativ-Journalistinnen und Journalisten nur wünschen. Den besten Kolleginnen und Kollegen der Welt, hier Jana Anslinger, Roman Deininger, Stefan Dimitrov, Felix Ebert, Elisabeth Gamperl, Julia Kandler, Stefan Kläuber, Manuel Kostrinski, Vincent Leitgeb Sonja Salzburger, Annika Sehn und Martin Wittmann danken wir für ihre Geduld und ihr Durchhaltevermögen bis spät in den Abend, für die gute Laune, die sie trotzdem noch versprüht haben, für ihre tollen Ideen und die eindrucksvolle Präsentation des Ibiza-Videos in der Süddeutschen Zeitung in all ihren Ausspielformen. Unseren SZ-Juristen Andreas Gericke und Joris Großgerge danken wir für den kühlen Kopf, den sie nach den Panama Papers, den Paradise Papers und den Implant Files auch bei diesem Projekt bewahrt haben. Es beruhigt und bestärkt ungemein, so tolle und engagierte Juristen an unserer Seite zu wissen. Auch am Wochenende, abends und bei eher ungewöhnlichen Fragen. Nicht zuletzt möchten wir auch den Kolleginnen und Kollegen im Textarchiv der Süddeutschen Zeitung danken, die über Wochen hinweg sehr viel Geduld hatten mit unseren andauernden Anfragen zu Strache, Gudenus, Österreich im Allgemeinen und der FPÖ im Speziellen. Wir danken aber, selten genug, auch dem Spiegel, genauer gesagt seinem Österreich-Team Martin Knobbe und Wolf Wiedmann-Schmidt, Mike Baumgärtner, Walter Mayer, Vera Delea-Hotko und Alexandra Roykoff für die reibungslose und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es ist nicht selbstverständlich, mit vermeintlichen Konkurrenten so toll zusammenarbeiten zu können und noch weniger, dass es auch noch Spaß gemacht hat. Danke dafür. Ein großer Dank auch an die Mannschaft des Falter. Florian Klenk, Lukas Matzinger, Nina Horacek, Eva Konzett und Josef Redl. Ihr als Betroffene wart nicht nur das ideale Korrektiv, wenn wir Piefkes wieder irgendwas nicht verstanden haben, sondern auch ein super Partner weit über die Veröffentlichung hinaus. Besonders erwähnt sei an dieser Stelle Falter-Chefreporterin Nina Horacek. Ihr Buch H.C. Strache, sein Aufstieg, seine Hintermänner, seine Feinde, das sie 2009 mit Claudia Reiterer veröffentlicht hat, hat uns bei der Recherche sehr weitergeholfen. Dem IT-Forensiker George A. Rauscher sowie dem Team von Martin Steinerbach am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie danken wir für die schnelle und gründliche Analyse des Strache-Videos. Dem Verlag Kiepenheuer und Witsch gilt unser großer Dank dafür, dass er dieses Buch herausbringt und uns nach den Panama Papers erneut ein so großes Vertrauen entgegenbringt und uns auch dieses Mal wieder den großartigen Anwalt Sven Krüger zur Seite stellt. Noch größerer Dank gilt selbstverständlich unserem Lektor Martin Breitfeld, der von der ersten Minute an dieses Buch geglaubt und bis zur letzten Minute daran gearbeitet hat. Wir geben dafür sogar ein paar Bindestriche auf. Hashtag Ibiza-Video, Hashtag Oligarchennichte. Dank gebührt auch den vielen Politikerinnen und Politikern, Juristinnen und Juristen, Beamtinnen und Beamten, die uns ihr Vertrauen geschenkt und in langen Gesprächen die Hintergründe und politischen wie persönlichen Folgen der Ibiza-Affäre geschildert haben. Unseren Familien danken wir für die Geduld und das Verständnis. Glossar. Speziell für nicht-österreichische Hörerinnen und Hörer. BZÖ. Das Bündnis Zukunft Österreich ist eine rechtspopulistische Partei. Sie wurde 2005 vom langjährigen FPÖ-Parteichef Jörg Haider gegründet. Angeblich wollte er sich damit vom rechten Flügel der FPÖ abgrenzen, insbesondere von Heinz-Christian Strache. 2017 nahm die Partei nicht an der Nationalratswahl teil. Im Herbst 2019 will das BZÖ Kärnten mit einer Allianz der Patrioten antreten. Einiges Russland. Die Partei Einiges Russland hat im russischen Parlament die absolute Mehrheit. Zwar ist der russische Präsident nicht Mitglied der Partei, Einiges Russland unterstützt aber seinen politischen Kurs. Die österreichische FPÖ unterzeichnete mit Einiges Russland 2016 eine Vereinbarung über Zusammenwirken und Kooperation. FPÖ. Die Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ, ist eine rechtspopulistische Partei, die 1956 unter anderem von Altnazis gegründet wurde. Die wohl bekanntesten Parteichefs sind der 2008 tödlich verunglückte Jörg Haider und Heinz-Christian Strache, der seinen Parteivorsitz im Zuge der Ibiza-Affäre abgab. Johann Gudenus trat gleich ganz aus der Partei aus. Derzeit hat die Partei etwa 60.000 Mitglieder. Club. Als Parlamentsklub oder schlicht Club werden in Österreich die Fraktionen in Gemeinderäten, Landtagen sowie im Nationalrat, dem Parlament, bezeichnet. Nach der Nationalratswahl 2017 stellte die FPÖ im Nationalrat 51 von 183 Abgeordneten und stellte damit nach ÖVP und SPÖ den drittgrößten Parlamentsklub. Club Obfrau, Club Obmann. Die Vorsitzenden der Parlamentsfraktionen werden in Österreich als Club Obfrau bzw. Club Obmann bezeichnet. Johann Gudenus war von Dezember 2017 bis zum Bekanntwerden der Ibiza-Affäre geschäftsführender Club Obmann der FPÖ im Nationalrat. Kronenzeitung. Das Boulevardblatt Kronenzeitung ist Österreichs auflagenstärkste Zeitung. Das 1900 gegründete und 1959 neu zum Leben erweckte Blatt verkauft mit 700.000 Exemplaren täglich mehr als die fünf nächstgrößten österreichischen Tageszeitungen zusammen. Von 8,7 Millionen Einwohnern erreicht das Boulevardblatt wochentags durchschnittlich 2 Millionen, am Sonntag gar 2,5 Millionen. Kühnengruß. Der Kühnengruß ist ein gängiger Gruß unter Neonazis. Daumen, Zeige und Mittelfinger formen dabei ein W, wie Widerstand. Benannt ist der in Deutschland seit 1983 verbotene Gruß nach dem deutschen Neonazi Michael Kühnen. Leibfuchs. In Burschenschaften werden Neumitglieder oft als Fuchs oder Leibfuchs bezeichnet. Einem Leibfuchs wird in der Regel ein Leibbursch als Mentor zur Seite gestellt. Johann Gudenus war einst Leibfuchs von Heinz Christian Strache in der Burschenschaft Vandalia. Nationalrat. Der Nationalrat ist das österreichische Parlament. Zusammen mit dem Bundesrat, also der Vertretung der Bundesländer, ist der Nationalrat für die Gesetzgebung zuständig. Die FPÖ sitzt seit 1956 ohne Unterbrechung im Nationalrat. ORF. Der ORF ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk Österreichs und damit das Pendant zur ARD in Deutschland. Kontrolliert wird der ORF von einem Stiftungsrat mit 35 Mitgliedern. Für die FPÖ sitzt Norbert Steger in dem Gremium. Er machte kurz vor der Ibiza-Affäre Schlagzeilen, weil er dem ORF-Moderator Armin Wolf nach einem konfrontativ-kritischen Interview mit einem FPÖ-Politiker ein Sabbatical nahegelegt hatte. Heinz-Christian Strache musste sich 2018 öffentlich bei Armin Wolf entschuldigen, nachdem er ihm Lügen und Fake News vorgeworfen hatte. Österreich, OE24. OE24 ist eine österreichische Gratiszeitung, die unter dem Namen Österreich auch am Kiosk und an Automaten verkauft wird. Sie wurde 2006 von den Journalisten Wolfgang Fellner und Werner Schiemer gegründet. ÖVP. Die österreichische Volkspartei, ÖVP, ist eine konservativ-bürgerliche Partei in Österreich. Vorsitzender bzw. Obmann ist seit 2017 Sebastian Kurz. Nachdem die ÖVP, die etwa eine halbe Million Mitglieder hat, bei den Nationalratswahlen 2017 auf die meisten Stimmen kam, ging sie eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ ein. Kurz wurde Kanzler, Heinz-Christian Strache, der den ÖVP-Chef noch im Wahlkampf als skrupellose und unehrliche Person beschimpft hatte, wurde Vizekanzler. Die Koalition zerbrach im Zuge der Ibiza-Affäre. Parteiobmann. Der Vorsitzende einer Partei wird in Österreich als Parteiobmann bezeichnet. Heinz-Christian Strache war von 2005 bis zum Bekanntwerden der Ibiza-Affäre Parteiobmann der FPÖ. RFJ. Der Ring Freiheitlicher Jugend Österreich, RFJ, ist die Jugendorganisation der rechtspopulistischen FPÖ. Kritiker stufen die Gruppierung als rechtsextremistisch ein. Heinz-Christian Strache war in den 90er Jahren Landesvorsitzender des RFJ in Wien. Johann Gudenus von 2003 bis 2009 sogar Bundesvorsitzender. SPÖ. Die Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ, wurde 1889 gegründet. 2007 bis 2017 stellte die Partei, die etwa 180.000 Mitglieder hat, den Bundeskanzler. Bei den Nationalratswahlen 2017 bekam die Partei nach der ÖVP die zweitmeisten Stimmen. Nachdem die ÖVP und die FPÖ eine Koalition bildeten, ging die SPÖ in die Opposition. Strabag. Das börsennotierte Unternehmen Strabag ist eine der größten Baufirmen Europas. Das Unternehmen beschäftigt rund 75.000 Mitarbeiter, davon etwa 11.000 in Österreich. Etwa die Hälfte des Umsatzes kommt durch öffentliche Aufträge. Wichtigster Aktionär ist der liberale Hans-Peter Haselsteiner, ein politischer Kontrahent von Heinz-Christian Strache und der FPÖ. Haselsteiner ist zudem Gesellschafter der privaten Bahngesellschaft Westbahn, die mit der staatlichen österreichischen Bundesbahn ÖBB konkurriert. Vandalia. Die Burschenschaft Vandalia ist eine deutschnationale Schülerverbindung. Der Leitspruch lautet: Deutsch einig, treu, ohne Scheu. Die Vandalia ist eine sogenannte schlagende Verbindung. Sie pflegt also noch immer den Brauch der Fechtkämpfe, etwa bei Streitigkeiten. Auch Strache trug einige solcher Mensuren aus. Strache blieb Vandalia-Mitglied, obwohl er die Abendschule abbrach und deshalb nie die Matura, das österreichische Abitur, machte. Wikingjugend. Bei der Wikingjugend handelte es sich um eine neonazistische Jugendorganisation, die sich als Nachfolgeorganisation der Hitlerjugend und des Bundes Deutscher Mädel sah. 1989 war Heinz-Christian Strache zu einer Veranstaltung der Wikingjugend, ein Mahnfeuer, nach Deutschland gereist und wurde von der Polizei vorübergehend festgesetzt. 1994 wurde die Wikingjugend in Deutschland verboten. Sie hörten die Ibiza-Affäre. Innenansichten eines Skandals. Wie wir die geheimen Pläne von Rechtspopulisten enttarnten und darüber die österreichische Regierung stürzte. Von Frederik Obermeier und Bastian Obermeier. Gelesen von Oliver Erwin Schönfeld. Ein Hörbuch des Argon Verlags.